Hallo und herzlich willkommen zum 141. Concast Themenpodcast, dem ersten Themenpodcast im Jahre 2022. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Hallo und an die Themenpodcast-Hörer ein frohes neues Jahr. Die anderen dürften es schon gehört haben. Und auch dabei ist Kevin. Hallo Kevin. Schönen guten Abend. Und wieder mit dabei ist Wiebke. Hallo Wiebke. Moin moin zusammen. Und auch dabei ist Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Wir reden heute in diesem 141. Conncast Themenpodcast über die DetektivConnen Fan Edition, die jetzt am 8. Februar 2022 bei uns in Deutschland rausgekommen ist. Ein weiterer deutschland-exklusiver Sonderband. Es gibt keine direkte japanische Vorlage. Es gibt eine Fan Voting Selection in Japan von 2011, die auch nach demselben Prinzip Fälle ausgewählt hat. Aber die Fan Edition in Deutschland hat sich davon nur das Konzept abgeguckt und nicht den Band direkt. Im April 2021 wurde der Band von Egmont Manga angekündigt. Ich gebe mal ein kurzes Resümee über die Geschichte bisher. Damals noch mit Termin am 1. Dezember 2021, wo auch schon angekündigt wurde, dass es eine Abstimmung geben soll über die Lieblingsfälle der Leser. Die Abstimmung ist dann am 28. Juni 2021 gestartet und ging bis zum 7. Juli 2021 inklusive Gewinnspiel. Wir bei connews.org durften im August 2021 exklusiv berichten, dass über 700 Votings eingegangen sind. Insgesamt, zudem wurden da die Fall- und Kapitelanzahl enthüllt mit 5 und 27 jeweils. Im November 2021 wurde dann bekannt gegeben, dass es eine Verzögerung im Freigabeprozess gab, weswegen der Band eben von Dezember 2021 auf Februar 2022 verschoben wurde. Im Dezember konnte Connews dann exklusiv die Inhaltsangabe und das Cover enthüllen und im Januar die Top 5 der Fälle enthüllen. Zuvor hatten wir bereits die Top 6 bis 25 enthüllt, also die Fälle, die es nicht in den Band geschafft haben. Und dann jetzt am 8. Februar 2022 konnten wir diesen Meilenstein-Sonderband, wie wir ihn hier schon öfters in News-Podcasts genannt haben, endlich bei uns in der Hand halten. Und ich würde sagen, damit, dass wir es in die Hand halten, können wir ihn auch gleich schon mal ein bisschen angucken, diesen Band. DetektivCon Fan Edition in so gelbem Absperrband. Darauf sehen wir eine Collage von DetektivCon-Charakteren in Sherlock Holmes Outfits, außer Kaito Kid, der darf nichts anderes tragen als sein übliches Outfit. Eine Gosho Aoyama Farbzeichnung von einem Kalenderblatt, deswegen ist das so eine große Collage an Charakteren. Und ich würde jetzt auch an dieser Stelle nochmal den Elefanten im Raum auf diesem Cover ansprechen, den wir auch schon im News-Podcast erwähnt haben, nämlich, wenn man sich das vorherige, vorläufige Cover ansieht, was man zum Beispiel im ConWiki tun kann, dann sieht man, da war das Bild näher reingezoomt, Kaito Kid, Mitsuhiko und Genta konnte man nicht so richtig sehen. Dafür war Ayumi mit drauf. Jetzt ist das Bild weiter rausgezoomt. Wir sehen Kaito Kid, Genta und Mitsuhiko. Und Conan ist wesentlich größer auf dem Bild. Man sieht Ayumi nicht mehr. Und leider, wenn man über Conans Schultern schaut, sieht man, dass der große Conan im Vordergrund über den ursprünglichen Conan aus dem Artwork rübergelegt wurde. Ihn aber nicht komplett verdeckt. Weswegen man hinter Conans einer Schulter die Hand vom anderen Conan sieht und über der anderen Schulter die andere Schulter vom Conan. Es ist jetzt, wie im News-Podcast auch schon mal erwähnt, das ist jetzt nicht das Ende der Welt, aber ich muss sagen, als ich das finale Cover gesehen habe, ist es mir dann doch auch recht bald aufgefallen. Also das war das allererste, was ich gesehen habe, wirklich. Das allererste, als ich das zugeschickt bekommen habe. Und ich dachte, und dann habe ich dir auch dann gleich geschrieben, weil ich dachte, bin ich jetzt hier, ja. Und dann bin ich nicht, nein, genau, dann mit der Nachfrage bin ich nicht. Und was du wahrscheinlich auch gleich hättest sagen wollen, ich greife kurz vorweg, das vorläufige Cover hatte ja das von dir angesprochene Kalenderblatt in seiner, ich nenne es mal ursprünglichen Zoom-Form genutzt, während das aktuelle, finale Cover dann das Kalenderblatt herausgezoomt hat, damit Kaito Kid und Genta und auch Mitsuhiko noch einmal genauer zu sehen sind, führte aber dazu, dass man offenbar der Meinung war, ob in Japan oder in Deutschland, weiß ich nicht, dass man sagte, naja, der Conan ist ja nun ganz schön klein geworden durch das Herauszoomen. Wir nehmen einfach das Einzelartwork davon und packen das nochmal rüber. Und genau das hätte man in der Tat mit etwas mehr Vorsicht, mit mehr Genauigkeit hätte tun sollen. Ja, muss man so sagen. Ja. Die Schulter ist zu sehen. Und man sieht auch die rechte Hand von Conan ein zweites Mal, direkt unter seinem Kinn, unter dem Gesicht. Und wenn man da angenommen, also es ist ja so, tatsächlich wurde das Cover ja in Japan beanstandet. Die Sache ist doch dann aber, okay, wenn man unbedingt Kaito Kid, Genta und Mitsuhiko noch sehen will, dann Ayumi zu verdecken ist aber okay. Also ganz komisch irgendwie gelaufen. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, von anderen Firmen wie zum Beispiel Naruto, da wurde auch immer gesagt, Bilder dürfen nicht abgeschnitten werden an irgendwelchen Kanten. Das finden japanische Lizenzgeber immer sehr, sehr blöd. Da gibt es immer viel Einspruch aus Japan. Ich nehme an, dass so ein Verdecken okay ist, aber halt dieses Abschneiden von Artworks. Vielleicht eher das Problem gewesen ja, sein könnte. Naoko Takeuchi von Sailor Moon soll ja, was das angeht, auch immer sehr, sehr speziell sein, was ihre Artworks angeht oder allgemein Cover in Veröffentlichungen. Ja, man könnte ja argumentieren, dass man dann quasi das Artwork editiert und so und nicht mehr verfälscht in einem gewissen Sinne. Was vielleicht auch sein könnte, wir sehen ja auf dem vorläufigen Cover, da ist ja die Mauer nach unten hin sehr viel kleiner als jetzt in der finalen Version. Vielleicht ist es dann auch so, wenn das Kalenderblatt komplett so rausgezoomt ist. Ich weiß nicht, bis wie weit nach unten der Conan gezeichnet ist in der Farbzeichnung. Das heißt, vielleicht wenn die Mauer und Abschnitt so unten groß ist, dann erreicht Conan mit seinem Körper vielleicht nicht mehr den ganz unteren Rand des Buches, sondern würde in der Luft schweben. Das hätte man natürlich irgendwie beheben können, indem man ihn einfach, indem man das Artwork einfach abschneidet da an der Mauerkante, wie bei allen anderen auch. Aber vielleicht war er dann zu klein gewesen, ja. Also ich kann mir da verschiedene Szenarien vorstellen, aber Also wenn ihr euren Band seht, ihr müsst euch gedanklich in Gedanken vorstellen, wenn ihr eure Finger ranhaltet, da kommt noch ungefähr an Artwork noch ein halber Zentimeter maximal. Und der ist ja dann auch verschwunden im Ausschnitt beim Drucken des Buches dann quasi. Also da war auch nichts mit übrig, anders gesagt. Ja. Aber vielleicht wäre der Conan dann wirklich zu klein gewesen. Also ich muss sagen, mir stößt das Ganze nicht so sauer auf. Ich mag es eigentlich tatsächlich wirklich, dass man das ganze Artwork draufgekriegt hat und dann kann ich das auch verschmerzen, dass man da was doppelt sieht. Ich finde, hätte das reingezoomt, hätte mich tatsächlich gefühlt mehr gestört, weil ich auch das Artwork kenne und dann mir da was gefehlt hätte vielleicht. Also für mich ist es tatsächlich die bessere Lösung. Es ist aber schwer zu sagen, dass es eine perfekte Lösung gibt. Das hat man ja jetzt bei der Diskussion von euch beiden auch gut bemerkt, dass man da wahrscheinlich keine 100% perfekte Möglichkeit finden wird, wie man das Ganze zusammenstellt. Und von daher bin ich mit der Lösung tatsächlich am Ende zufrieden. Also ich finde das Cover so, wie es ist, auch nicht schlecht gewählt, auch dass Conan ein bisschen größer ist. Aber mich persönlich stört dann eher diese doppelten Details, dieser doppelte Arm, diese Schulter. Und wir sehen ja auch noch den einen Arm von Ayumi, den wir im vorläufigen Cover sehen wir Ayumi ja komplett, aber hier wurde ja, wie wir eben gehört haben, dieser Conan, der Große am Anfang, wird ja nur drüber geklatscht und das andere wird halt verdeckt und zum Teil halt nicht. Und ich finde, jetzt, wo man das weiß und dann sieht man da, was ist das da für ein Arm oder das ist noch eine Hand oder so, das finde ich, stört mich persönlich am meisten. Ist aber die Frage, ob man das nicht hätte rausnehmen können oder irgendwie bearbeiten, dass das halt verschwindet oder ob das eben auch schon als Antasten des Originalcovers zählt und dass sie es deshalb nicht gemacht haben. Aber ich hätte es schöner gefunden, wenn sie quasi die doppelten Stellen so gesehen irgendwie raus editiert hätten oder so. Ja, ich finde es schwierig. Hat das Hand und Fuß, was da gemacht wurde? Hand ja, Fuß nein. Dass Ayumi überdeckt wird, stört mich nicht so. Ich mag Ayumi nicht. diese Doppelung, ja, es ist nicht so schön. Weiß ich nicht. Hätte man vielleicht irgendwie besser lösen können oder müssen. Aber gut, es ist so, das Motiv selbst gefällt mir dafür ganz gut. Da würde ich mich anschließen an dem Gesagten. Aber diese Doppelung, das ist natürlich schon ein wenig unschön. Dann auf dem Cover Gosho Oyama, wie immer, Egmont Manga, das Logo in weiß, die Backsteine in einem eher Schwarzton. Auf dem vorläufigen Cover waren sie in einem dunkelblauen Ton, fast schon ein bisschen, ja, eher auch ein bisschen helleres Blau. Da finde ich die dunklere Variante doch durchaus besser. Wirkt hochwertiger, gell? Hat was. Dann das Cover mal wieder ein übliches Problem, wenn ich das richtig sehe, mit der Bindung, dass das Covermotiv in der Breite nicht das Cover ausfüllt, sondern ich da einen Rand habe von dem von der Backsteinmauer zum Buchrücken hin. Auf dem Buchrücken dann nochmal alles dasselbe, Directive Con Fan Edition, Directive Con, das Con-Logo in Rot diesmal, Gosho Oyama, Egmont Manga. Wenn wir hinten drauf gucken, Mystery, weiß auf schwarz, im Schlüsselloch Conan und Ran, damals noch ein recht frühes Artwork, kann man daran erkennen, dass die Schuluniform da noch grün ist. Am Anfang hat Gosho Oyama ja mit den Farben eher so ein bisschen locker genommen. Kevin und ich hatten das tatsächlich auch mal recherchiert. Dieses Original-Artwork stammt von einem aus den 90ern noch von einem Puzzle-Buch, also ein Detektiv-Con-Puzzle, was dann so verschiedene Rätsel hat, also jetzt nicht buchstäblich so ein Puzzle, was man zusammensetzt, sondern halt so ein Knobelbuch. Damals noch in der Zeit, als Gosho Oyama noch für sowas wie Soundtracks oder solche Spin-Offs oder solche Spin-Off-Merchandise wie Knobelbücher noch eigene Farb-Artworks gezeichnet hat. Das hat nicht lange gehalten, weil dann wurden dann alte Artworks recycelt. Vermutlich war das dann auch für den Verlag einfacher, als dann immer vom Künstler neue Artworks zu verlangen. Egmont Manga, das Logo wie vorne, auch in weiß, www.egmont-manga.de. 6 Euro in Deutschland, Österreich wird nicht mehr angegeben hier hinten. Vom Mord über Entführung bis zum Banküberfall. In mehr als 300 spannenden Fällen haben Con und seine Freunde den Verbrechern mittlerweile das Handwerk gelegt. Doch welches Abenteuer des Kleindetektivs haben euch ganz... Welche Abenteuer des Kleindetektivs haben euch ganz besonders in ihren Bann gezogen? Wir haben euch eure Lieblingsfälle wählen lassen und dabei herausgekommen ist dieser Sonderband von Con-Fans für Con-Fans. Oh. Sehr schön zusammengefasst, die Essenz dieses Bandes. Ja. Bevor wir aber nochmal wieder nach vorne oder in die Tiefe gehen, ich meine, wir hatten auch, oder du hast auch rausgefunden, dass dieses Artwork hinten auch in der im Detektiv Conan Artbook dann zu finden sein wird, auch genannt The Complete Colorworks. Also wen interessiert, wie das ganze Ding aussieht, der wird es bald erfahren. Und das Complete Colorworks ist, wie gesagt, auch ein perfekter Ort, um diese Quellen nachzuschlagen, denn so habe ich das gemacht. Ich habe das Artwork in dem Colorworks gesucht und unter jeder Farbillustration, auch von irgendwelchen, nicht nur aus dem Kapitel, sondern auch von allen anderen Sachen, ist dann eine Fußnote, aus welchem Werk genau das Original, für welches Werk das Original richtig angefertigt wurde. Und da stand eben Detektiv Conan Puzzle Book 1900 irgendwas und japanische Schriftzeichen XY. Und dann kann man das nachgucken. Aber das Color Artwork, das wird uns vielleicht später im Jahr nochmal beschäftigen. Die Detective Con Fan Edition ist jetzt aber das, was konkret vor uns liegt. Und wenn wir sie aufschlagen von vorne, dann sehen wir nochmal die Coverseite in Schwarz-Weiß, inklusive allem, was wir bereits vorher angesprochen haben. Auf der zweiten Seite sehen wir dann das Inhaltsverzeichnis mit den 5 Fällen, die es in den Band geschafft haben. Fall 12, die Mumie im Wald. Fall 18, Mord beim Mondschein. Fall 107, eine Stadt als Geisel. Fall 1, der Holmes der Neuzeit. Und Fall 217, Olmis Offenbarung. Ja, da hat sich ein erster Fehler eingeschlichen. Das sind die Top 5 Fälle der deutschen Leser. Der erste Fall kommt ganz zuerst. Ich habe gesehen, da gab es Diskussionen drum, aber in Japan haben sie es damals auch so gemacht, dass der Platz 1 kommt als erstes im Buch. Und das finde ich auch sinniger, weil es hätte sich irgendwie falsch angefühlt, wenn der Top-1-Fall der letzte Fall ganz hinten im Band ist. Das hätte ich nicht so schick gefunden wie so rum. Nee, ich finde es so tatsächlich auch am besten, weil so fängst du mit dem meistgevotetsten Fall an, also der wirklich an der Spitze gelandet ist, und dann weißt du halt auch gleich, warum dieser Fall halt der beste ist und so, und dann liest du quasi die Platzierungen dann so runter, und das ist halt bei der Siegerehrung so. Du fängst halt mit 1 an, da kommt 2, da kommt 3 und so weiter und so fort. Fängst ja nie an mit 5, 4, 3. Also kann man auch machen, aber finde ich. Ja, bei Olympia ist es, glaube ich, so rum, oder? Tatsächlich, aber ich verstehe, was ihr meint, und ich finde es tatsächlich auch angebracht. Es ist okay, das so zu lesen. Gibt genug Fälle, glaube ich, wo das anders gehandhabt wird, und ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, sie würden das gerne andersrum lesen, weil sie es vielleicht auch so eher gewohnt sind. Aber Also ich bin ganz ich sehe ehrlich, das so wie Olli. wenn man nach dem Inhaltsverzeichnis guckt, also oder aufklappt, wenn man da weitergeht und dann kommt gleich einfach knallhart ins Gesicht, Fall 12, die Mumie im Wald, finde ich schon irgendwie geil. Wenn es mit dem Megaknaller auch dann auch gleich losgeht. Fand ich cool. Also ich denke auch, wenn hätte man das andersrum machen können noch vielleicht, also dass man nicht mit 1 anfängt, also 1, 2, 3, 4, sondern 5, 4, 3, 2, 1, so dass man die Spannung in Anführungszeichen steigt, aber andererseits, na, man weiß ja durchs Inhaltsverzeichnis spätestens dann sowieso, welcher Fall jetzt der beliebteste ist oder nicht. Also ja, also entweder macht man es so, wie es gemacht wurde, oder andersherum, aber dass es so gemacht wurde, dass mit dem Wichtigsten angefangen wurde, auf jeden Fall die richtige Entscheidung, und ich hätte das auch nicht umnummeriert irgendwie und Fall 1 vor Fall 12 gepackt oder so, und dann stimmt hinten und vorne die Reihenfolge nicht mehr. Also das wäre ja Quatsch gewesen, muss ich sagen. Genau, also das war, wie er schon, oder wie Lasse schon gesagt hat, in Japan war das ja auch so bei der Fan-Voting Selection. Und da hat man sich dann auf die gestützt, geguckt, wie haben die das gemacht? Okay, Platz 1 bis 5 haben die dann für Deutschland auch so gemacht. Und ich hoffe, niemand hier ist der Meinung, man hätte es so machen sollen. Naja, einfach dann nach Fallnummer, ne? Ja, weil das hätte ja das ganze Voting torpediert, in dem Sinne. Dann war es ja eh für den Arsch. Ja, genau. Also wenn dann zum Beispiel jetzt Fall 1 als erster gekommen wäre, obwohl er laut Voting ja erst auf Platz 4 gelandet ist, das hätte ich ja jetzt sehr eigenartig empfunden. Ja, nee, das hätte den ganzen Fan-Edition-Band ja kaputt gemacht, weil es ist ja eine Fan-Edition, und deswegen weißt du, Platz 1 ist Kapitel 1 so gesehen, oder Fall 1, also, ne? Es soll ja die Meinung der Wähler widerspiegeln oder Leser oder wie man sie Genau. benennt. Und das wurde, denke ich, geschafft. Ich glaube, das andere, das hat sich jetzt irgendwie nur so ergeben, weil man gesehen hat, auch hier sind ja vier Fälle, die als 12, 18, 707, 217, die wären ja eigentlich so in der richtigen Reihenfolge. Jetzt ist der eine Fall, der da raussticht oder so. Aber wie gesagt, das macht ja den Sinn und Zweck einer Voting Selection dann irgendwie absurdum, wenn das dann nicht irgendwie so machst, wie es gemacht wurde, dass du da halt die Bestplatzierten nach vorne packst. Gut, und genauso wie Kevin das beschrieben hat, dass beim Blättern des Bandes so mit Wham gleich nach dem Inhaltsverzeichnis kommt die Mumie im Wald, genauso Wham-mäßig machen wir das jetzt auch im Podcast und starten gleich los mit Fall 12, die Mumie im Wald, Platz 1 der deutschen Fans, und über den Fall erzählt uns jetzt nochmal kurz Johannes etwas. Ja, ich versuche es wirklich kurz zu halten, weil es ist natürlich ein Klassiker oder der Klassiker schlechthin. Die Mumie im Wald, Ran und Conan sind unterwegs auf dem Landhaus und wollen Sonoko und ihre Schwester dort besuchen, sind dort eingeladen, treffen auf der Brücke schon auch die namensgebende Mumie und treffen dort auf Sonoko, die dann auch hier in diesem Fall ihren ersten Auftritt im Detektiv Conan hat. Und lernen dann dort auch die sonstigen Gäste dieser Villa kennen. Und es handelt sich um den ehemaligen Filmclub von Sonokos Schwester. Und wie das so ist, irgendwer aus diesem Filmclub ist mal verstorben. Und ja, es gibt ein schlechtes Unwetter. Sonoko versucht sich an den hübschesten der Gruppe irgendwie ranzumachen. Aber das misslingt ihr so ein wenig. Und ja, im Wald kommt es zum Angriff der Mumie auf Ran. Und man fragt sich natürlich, wieso hat es denn jetzt auf einmal irgendeine mordende Mumie auf Ran abgesehen? Und das wird sich nochmal so ein bisschen durchziehen, weil Ran wird im Laufe dieses Falles mehrfach angegriffen. Und ja, man kann den Ganzen irgendwie aber nicht so aufklären. Die Gäste dieses Landhauses wollen abhauen nach diesen ganzen Begebenheiten. Und das ist allerdings nicht möglich, weil die Brücke zerstört wurde, die Telefonleitung ist tot. Also, sie haben so ein klassisches Mystery-Szenario. Und ja, dann passiert natürlich noch das, was passieren musste. Eine Person separiert sich von der Gruppe und es kommt zu dieser tollen Szene, wo die Mumie samt vermeintlicher kompletter Leiche am Fenster vorbei huscht. Und dann versuchen sie hinterherzukommen und finden dann die zerstückelte Leiche im Wald samt dem Kopf der Leiche und dann zurückgekehrt. Versuchen sie irgendwie herauszufinden, was passiert sein könnte. Es kommt nochmal zu dem, was ich eben schon angedeutet hatte, zu dem Angriff auf Ran, während sie schläft. Und ja, das zieht sich dann nochmal so ein bisschen durch. Und am Ende ist es natürlich so, dass Conan Sonoko schlafen legt und versucht, diesen Fall aufzuklären, wie es sein konnte, dass die Mumie draußen vorbei gezogen ist, warum Rand ständig angegriffen wird. Das wird dann alles entsprechend aufgeklärt und natürlich Conan hat dann Sonoko das erste Mal auch entsprechend schlafen geschickt. Also Sonoko hatte hier das erste Mal ihren Auftritt und es gibt nochmal die Aufklärung des Tricks, wie das alles so gemacht wurde. Und ja, that's it. Und der Fall ist rum. Und das war jetzt eine sehr kurze Zusammenfassung, aber natürlich, wenn man den Band, den Fall liest, total atmosphärisch. Wie ging's euch dabei? Ja, auf jeden Fall einer, also der Klassiker, der beliebteste Manga-Fall und auch im Anime wohl bekannt und präsent und ja, auch ich sag mal an einer Brutalität, die man so selten vielleicht bis gar nicht mehr kennt. Also zerstückelte Leichen sind ja, glaube ich, eher selten, wenn das hier nicht sogar der einzige Fall im gesamten Conan-Universum war. Und Nein, deswegen gibt noch andere. gibt noch andere, okay, dann einer der wenigen Fälle, sage ich. Aber ja, trotzdem ist der Fall unvergessen und es ist spannend und ja, man kann dem Ganzen super folgen und ja, wenn es irgendwie um Conan geht, dann ja, ist mir der Fall auf jeden Fall auch in Erinnerung geblieben. Und ja, wir haben den ersten Auftritt der schlafenden Sonoko hier und ja, also ein würdiger erster Platz. Nicht zu vergessen auch viele kleinere süße beziehungsweise auch komödiantische Ja. Momente, zum Beispiel wenn Conan und Sich Sonoko zusammentun, ne? Er geht zu weit. ran folgen und dann Sonoko so sagt, sie hat doch Shinichi und Conan dann, ja, gut gesprochen. Und dann sagt sie, dann mache ich mich eben an Shinichi ran und Conan sagt, so verschon mich. Oder der Moment, wenn Ran bei Conan schlafen will und er in den Gedanken beim Fall war, aber total nervös, weil Ran neben ihm schläft und dann so sagt so, ah ja, muss ich die Polizei drauf kommen, kann direktiv nichts machen. Ja, ist jetzt auch vorbei. Oder dann eben, wenn Conan sich aufregt, weil Ran halt im letzten Moment weggeht, weil Ayako sie anspricht und er stattdessen Sonoko statt Ran betäubt. Ja, aber nichtsdestotrotz, auch davon abgesehen natürlich, legendär spannend, atmosphärisch. Wir haben ja noch öfters diese klassischen Agatha Christie-mäßigen Fälle mit einer einsamen Villa im Wald von der Außenwelt halb abgeschnitten und irgendwo ist ein Mörder und dann war keiner mehr und so. Und dieser Fall ist ja so einer der frühesten Beispiele und der macht das wirklich richtig gut. Und kein Wunder, dass es danach noch weitere Fälle in diesem Stil gab, weil es ist einfach eine super Formel, die gut funktioniert. Mit seiner Brutalität hebt er sich ab. Ich habe es gerade eben erwähnt, also auch zum Beispiel Kawana Kajima, dieser Fall da in Nagano mit dem Kopf im Fluss, den sie dann finden und so. Das ist ja auch so. Aber hier wirklich auch mit dem Gimmick des Täters, wie er die Leichenteile und sowas transportiert hat, das ist schon so, das ist so eine Stufe. Also es wird ja immer viel geredet, Conan ist wesentlich weniger brutal als früher, wo ich nicht unbedingt zustimmen würde. Es war auch früher teilweise grafischer, aber auch nicht immer so oft. Aber so ein Level wie hier, die Mumie im Wald mit dem Trick, so ein Level haben wir wirklich nicht nochmal gesehen. Was vielleicht auch ganz gut ist, weil es macht diesen Fall einzigartiger. Sehr, Und ja, aber hallo. deswegen definitiv ein Fall. Ich hatte diesen Fall nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Ich habe ihn. Ich kenne ihn natürlich, ich finde ihn auch legendär. Aber wenn ich mir so dachte, was voten die Fans so, hätte ich nicht gedacht, ach, Mumie im Wald Top 5. Da hätte ich andere Fälle gesehen, wo ich gedacht hätte, die Fans wählen das. Und Platz 1 hätte ich im Leben nicht erwartet. Also ich hätte auf ganz viele andere Fälle gesetzt und wäre dabei pleite gegangen, wenn ich vorher hätte wetten müssen. Also. Ja, aber bist du zufrieden mit der Wahl von Platz 1? Ja, Okay, gut. sehr zufrieden. Das wollte ich hören. Ja, also du hast ja schon einen so Moment angesprochen, so diese komödiantische, also ich glaube, die Mischung von diesem Fall macht es auch aus. Ne? Das ist das große Ding. Das komödiantische, diese Szene wirklich, wo Conan mit Randa zusammen im Bett liegt und dann diese Aussage trifft, ja, läuft hier halt so ein Mörder frei rum. So. Das ist wirklich, das war eine wirklich einprägsame Szene. Natürlich auch die Brutalität, dieser Trick. Also da hier ist irgendwie alles mit drinne, was so einen Fall auszeichnet und was den so gut macht. Hat mir wirklich unheimlich gut gefallen. Sowohl im Manga als auch im Anime war das wirklich eine tolle Atmosphäre, die geschaffen wird, wenn man diesen Fall liest. Ist wirklich sehr gut, hat eine kleine traurige Hintergrundgeschichte und also mit dem Motiv und also da ist wirklich viel dabei. Man kann sehr viel rausnehmen. Ich muss auch ehrlich sagen, mir ging es so, wie Lasse, ich hätte diesen Fall wahrscheinlich nicht auf Platz 1 vermutet. Das hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Da gab es andere Fälle, wo ich gedacht hätte, ach, die schaffen das locker in den Band. Wie zum Beispiel der Baron der Nacht und tatsächlich hat er das nur auf Platz, ich glaube 25 war es geschafft. Also da ist schon irgendwie so eine Diskrepanz in der Wahrnehmung da, aber letztendlich muss ich auch sagen, würde mich Lars anschließen, also ein würdiger Platz 1, auf jeden Fall. Ja, also und ich bin auch irgendwie froh, muss ich sagen, dass es nicht so ein Special-Fall ist, der es auf Platz 1 geschafft hat. Wir haben ja noch, wir kommen später noch zu einem so einem Special-Fall, wie ich ihn jetzt mal so bezeichnen würde. Und ich bin irgendwie froh, dass es so ein, in Anführungszeichen, ganz normaler Fall geschafft hat. Gut, ist jetzt keine 3 Kapitel lang, aber so normal im Sinn von Setting her, dass da jetzt nicht irgendwie noch was ganz Besonderes dazugekommen ist oder dass es irgendwie ein Fall ist, wo Shinichi groß geworden ist oder irgendwie sowas, ne, oder Kyoto oder was auch immer. Also das fand ich sehr schön, dass es so ein Fall geworden ist. Ja, dem kann ich mich nämlich auch nur genauso anschließen. Ich hatte das, glaube ich, schon im News-Podcast gesagt, aber ich kann es ja auch nochmal sagen. Also einfach diese, es ist halt einfach gut, dass es ein ganz normaler Detektiv, also so typisch an Krimi angelehnter Fall ist, der halt nochmal klar macht, weswegen man eigentlich Detektiv cool findet. Klar, man mag die Hauptstory und all diese Special-Kapitel, die mit schwarzer Organisation und mit der Hauptstory zusammenhängen. Natürlich mag man die, aber eigentlich, wenn man Detektiv Conan liest, dann liest man das, weil man eigentlich Krimi-Fan ist und weil man Krimis mag und diese ganzen Settings mit Miträtseln und so weiter. Und genau sowas bietet dieser Fall. Und deswegen finde ich es cool, dass genau so ein Fall Platz 1 ist. Dass der auch so, also so im Vergleich zu den restlichen Fällen ist, der hat ja 17%, wenn ich mich richtig entsinne. Also der ist, hat sich schon stark von den anderen abgehoben, was die Prozentzahl angeht. Aber was ich auch erstaunlich fand, aber es ist halt jetzt trotzdem nicht so, dass es, sagen wir mal, 50% aller Stimmen oder sowas ist. Also es ist auch ein Fall von vielen, den viele cool finden. Und das macht ja die Fan Edition auch so lesenswert, da, weil das Spektrum, was die Fans mögen, so breit gestreut ist. Das heißt, für jeden ist im Zweifel ein Fall dabei, den man selber auf den höheren Plätzen gesehen hat. Und für jeden sind Fälle dabei, die man selber gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das macht die Edition ja so lesenswert. Es waren tatsächlich 7% und nicht Ah, 17. Entschuldigung. Und das wissen wir natürlich, weil Egmont Manga das in den Band reingeschrieben hat. Denn wenn wir ans Ende des ersten Falls blättern, haben wir da einen redaktionellen Beitrag. Und da wird uns gesagt, Platz 1, die Mumie im Wald, 7% eurer Stimmen. Und dann gibt es einen Text, der wurde verfasst von, wenn wir jetzt Impressum gucken, Kevin. Und möchtest du uns vielleicht etwas über diesen ersten redaktionellen Beitrag erzählen? Naja, insofern war da natürlich in Anführungszeichen eine Herausforderung, weil natürlich auch der Fall selbst der absolute Megahammer ist. Er ist nicht mein Lieblingsfall, aber als ich ihn auf Platz 1 gesehen habe, war mir klar, ja, läuft. Klar, super. Ihr habt schon genannt, ne? Brutal, kompromisslos, da ist alles dabei, auch an Humor, an Miträtseln. Der Look des Falls ist sehr genial, der Zeichenstil, alles stimmt an dem Fall. Sonoko trifft zum ersten Mal auf Also, herrlich. Ich bin begeistert, ja. Ich finde auch den redaktionellen Beitrag schöner bebildert als vergangene redaktionelle Oh ja. Beiträge. Wenn ich mich richtig erinnere, da in den früheren redaktionellen Beiträgen gab es auch ein Manga-Panel und so dazu, aber ich finde, aber die waren dann eher so ein bisschen Ja, und vor hingeklatscht allem und noch schlimmer, bei manchen der redaktionellen Beiträge stand wirklich nur der Text und sonst gar nichts. ja, da muss man sagen, mit dem Mauerhintergrund hier und so Platz 1 mit der Überschrift, diese kleinen Box dafür und eben der, wie das Panel dazu präsentiert ist, ist diese redaktionelle Beitragsseite insgesamt wesentlich schicker designt als noch in der Vergangenheit. Das sind natürlich jetzt alles Kleinigkeiten. Oh, da ist eine schicke kleine Box. Man, das ist doch wirklich nicht so schwer. Und so ein Platz 1-Ding mit einer anderen Farbe unterlegt drüber. Aber es sind eben diese kleinen Details, die in deutschen Sonderbänden so mit extra Sachen kann man halt nicht auf dem Level machen wie in Japan. Aber wenn man das dann schon macht, dann sind solche kleinen Details dann doch besonders schön, dass man da irgendwie aus dem Kleinen, was man da machen konnte, noch das Maximale rausgeholt hat. Also ich war auch beim Aufklappen, beim erstmaligen Aufklappen sehr überrascht, sehr positiv überrascht und sehr zufrieden, wie mein redaktioneller Beitrag hier reingemixt wurde. Das war eins in der Vergangenheit, in vielen Fällen, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Also ist sehr gut platziert. Auch der Text passt wunderbar als Oh, Abschluss oha. hier rein. Fasst nochmal kurz zusammen und gibt dann auch noch so ein bisschen kleine Seiteninformationen über Sonocore. Und ja, fand ich sehr schön. War ich sehr zufrieden mit. Hat mich gefreut. Wenn wir einmal von diesem redaktionellen Beitrag weiterblättern, dann finden wir auch schon direkt den nächsten Fall. Platz 2, Fall 18. Und den stellt uns Kevin vor und liest uns vor, wie die Einladung auf die Mondschatteninsel, was da so genau drinsteht. Ja, genau. Es geht auf die Mondschatteninsel. Mord beim Mondschein, wie die Episoden heißen. Auf Platz 2 der beliebtesten Fälle. Genau. Conoran wird engagiert, im Voraus bezahlt und soll auf der Mondschatteninsel ermitteln. Ran und Conan kommen dabei natürlich mit. Und vor Ort wird dann die erste Recherche begonnen über ihren Auftraggeber. Und dort finden sie im Gemeindehaus, oder dann stellen sie im Gemeindehaus auch schon fest, ja. Ihr Auftraggeber, der lebt schon seit 10 Jahren nicht mehr, ist schon 10 Jahre lang tot. Und immer wieder wird in diesem Fall die Mondscheinsonate erklingen, eine wichtige Rolle spielen. Und so beginnt dann auch eine Mordserie, bei der der vor 10 Jahren gestorbene Auftraggeber nicht das einzige Opfer ist, das zu beklagen sein wird. So beginnt man dann zu ermitteln und kommt an eine gewisse Person, die sich später herausstellt, die Narumi Asai, dass sie eigentlich verwandt ist mit dem vor 10 Jahren gestorbenen Keiji Aso und nur mit Hilfe von Conan und dem ohnmächtig geschlagenen Kororo, schlafenden Kororo, kann der Fall dann gelöst werden und es stellt sich auch heraus, dass einiges mehr dahinter steckt, also auch einige andere der Bürgermeisterkandidaten und so weiter in den aktuellen stattfindenden Wahlen ihren dreckigen Finger im Spiel haben. Und ja, ich denke, das ist schon beinahe, es wird schon fast zu viel, was ich sage. Der Kreis der Verdächtigen wird auf 6 Personen eingeschränkt, die sich zum Zeit des zweiten Mordes noch im Gebäude aufgehalten haben. Ein weiteres Opfer kommt dazu. Ja, und so verstummt dann irgendwann im Rhythmus des Pianos auch der letzte Mord, wird aber hoffentlich von Conan noch rechtzeitig aufgeklärt, bevor der Täter andere Pläne hat und diese versucht in die Tat umzusetzen. Ja, hier Platz 2, auch ein absolut würdiger Platz 2, die Mondschatteninsel, unvergessen, egal ob Manga oder Anime. Und ja, auch hier ein sehr schönes Setting auf einer abgelegenen Insel mit einem, ja, Auftraggeber, der eigentlich schon vor 10 Jahren verstorben ist und dann die ganzen Verwirrungen und Entwicklungen, die damit zusammenhängen und wie dann doch alles irgendwie mit den Ereignissen vor 10 Jahren zusammenhängt, sehr schön. Und ja, gerade auch im Anime, hier im Manga ist es halt schwierig, aber im Anime dann auch eben entsprechend zu hören, die Mondscheinsonate. Also ja, sehr schön und ja, finde ich, war ein sehr schöner Fall, den mal wieder zu lesen. Und ja, es hat es auch absolut verdient, auf Platz 2 zu landen, kann ich wirklich nachvollziehen. Es gibt sehr viele Gründe, die dafür sprechen. Und dann haben wir ja auch noch die Geheimcodes mit den Notenblättern dann enthalten. Und ja, also wirklich sehr spannend, wie sich das alles zugetragen hat. Und eben auch Narumi Asai, eine der ja, Charaktere, die man nicht so einfach aus Conan vergessen kann. Und eben das Ende halt, was ja auch Conan selbst dann später noch begleiten wird. Ja, also ich glaube, was diesen Fall auch so gut macht, ist, dass, das vergisst man jetzt, weil man den Fall schon vielleicht entweder so oft gesehen oder gelesen hat, aber beim ersten, zweiten Mal lesen so, man, also gerade natürlich beim ersten Mal, ist das so, dass es mir sehr schwer gefallen ist, wenn ich mich daran zurückerinnere, wen ich da irgendwie als Täter identifizieren soll. Wenn man sich das anschaut, gefühlt ist da jeder verdächtig. Also benimmt sich keiner so, dass man sagen würde, ach, die kann man ohne weiteres ausschließen. Vielleicht noch die Person, die dann am Ende Täter tatsächlich geworden ist. Aber sonst, jeder hat da irgendwie Dreck am Stecken und dann stirbt auch noch einer nach dem anderen. Wo man sich denkt, also irgendwie wird der Kreis immer enger. Sehr schwierig, da jetzt noch den Täter rauszumachen. Also das, finde ich, ist eine große Stärke dieses Falls, was sie natürlich im Anime wesentlich atmosphärischer macht, das hat Olli eben schon gesagt, ist natürlich, dass dort die Mondscheinsonate auch tatsächlich erklingt. Aber man kann sich ja auch, wenn man den Fall so liest, einfach mal die 3 Sätze so anhören nebenbei. Dann hat man auch so eine gewisse Atmosphäre dabei. Natürlich auch hier, so muss ich sagen, der komödiantische Anteil durch den alten Wachtmeister-Polizisten, dem Inselpolizisten, ist auch gegeben. Der dann mal eben sagt, ja, das, wer hat die Leiche bewegt? Ja, das war ich. Wieso denn machen Sie denn sowas? Ja, das war ja völlig würdelos, das muss ich erstmal machen. Ja, aber die Spurensicherung war doch nicht da. Na, das ist, fand ich sehr gut und auch immer so ein bisschen Zerstreutheit, die da dahinter steht. Und ja, dass dann auch noch neben so den Mordfällen auch noch ganz anderes Verbrechen dahinter steckt, das hat man irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt oder vermutet. Das kam dann erst und das klang dann auch immer alles so logisch. Also der Fall ist wirklich unheimlich gut. Damit kann ich, glaube ich, meine Bewertung abschließen und ist zu Recht auf Platz 2 und wäre ja sogar fast auf Platz 1 gekommen. Also ja, super Fall. Ja, in der Tat, fast auf Platz 1 mit 6,9% aller Stimmen, nur 0,1% dahinter. Und auch in Japan hat der Fall natürlich längst legendäre, göttliche Züge erhalten. In der Fan-Voting-Selection ist er nämlich auf Platz 5 gelandet in Japan. Während er bei uns, wie ihr ja eben alle auch gemerkt habt, auf Platz 2 gelandet ist. Aber das reicht ja nicht. Dann gab es ja auch noch das Jubiläum, 25 Jahre Detektiv Conan Anime. Und da gab es ja ein Remake dann. Ein Fall-Remake. Und für die Episoden 1000 und 1001 hat man sich welchen Fall ausgesucht? Genau den. Mord beim Mondschein. Also spektakulär. Im Manga, im Anime, im japanischen Sonderband, im deutschen Sonderband. Hammergeil. Ich denke, also es hätte mich auch nicht gewundert, wenn es auf Platz 1 gelandet wäre. Tatsächlich nicht. Heftig genial. Platz 2 auch. Völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Richtig geiler Fall. Und Johannes hatte auch schon viele der extrem guten Eigenschaften des Falls hervorragend erwähnt und erklärt, ja. Also für mich ist es tatsächlich so, ich habe den Fall erst in den letzten, also ich habe den gar nicht so als Kind, als ich Detektiv Conan geguckt habe, auf dem Schirm gehabt und auch danach war das irgendwie nicht der Fall, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den bevor wir uns hier im Podcast viel mit dem Fall wegen des Jubiläums auseinandergesetzt haben, beschäftigt habe. Mittlerweile mag ich den Fall sehr gerne. Mir ist der von damals, also aus Nostalgiegründen, gar nicht im Kopf geblieben. Ich frage mich halt nur, ob die 6,9%, ob das vielleicht auch mit der Popularität, die aus Japan kommt und mit dem Remake zusammenhängt. Ich meine, das Remake war jetzt vor kurzem und ob deswegen der Fall den Leuten auch so präsent ist. Ich will den Fall gar nicht abstreiten, dass der da seine 6,9% nicht verdient hat. Der Fall ist super. Das ist richtig. Bloß ich frage mich halt, ob der nur deswegen so populär gewotet worden ist. Deswegen finde ich ja die Mumie im Wald tatsächlich noch ein Stück weit interessanter, dass da 7% zusammengekommen sind, weil das nicht mit irgendwelchen Jubiläen zusammenhängt oder in Zusammenhang gebracht werden kann, während die 6,9% von dem Mondscheinfall ja schon in Zusammenhang damit gesehen werden können. Dennoch cool, dass zwei wirklich reine Mystery-Fälle da so weit oben gelandet sind. Und man muss auch sagen, wenn man die beiden vergleicht, ich finde, der Fall auf der Mondscheininsel ist wesentlich komplexer. Ja. Also ich glaube, der hat ein ganz anderes Komplexitätslevel als die Mumie im Wald. Und dadurch sind die beiden Fälle dann doch so unterschiedlich. Und das finde ich halt cool. Also zwei Fälle, die wirklich Krimi sind in ihren Grundzügen, aber trotzdem so unterschiedlich. Und das ist cool. Also ich würde dir da tatsächlich so ein Stück weit widersprechen. Lasse hat ja eben schon gesagt, so ja, mit der Mumie im Wald und da hätte er sicherlich Geld verloren, wenn man drauf wetten würde. Muss ich sagen, bei Mord beim Mondschein, da hätte ich Geld drauf gewettet, dass der auf jeden Fall in diesem Band drin ist. Welchen Platz, das hätte ich nicht vorhersehen können oder wollen, da hätte ich nicht drauf gewettet, aber dass dieser Fall das in die Fan Edition schafft, da war ich mir ziemlich sicher, muss ich sagen. Wie sieht es bei den anderen aus? Was denkt ihr? Also ich hätte ihn auf Platz 1 erwartet, jetzt ihr. Ich war zu 100% sicher, dass er in die Bahn kommt. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also Mord bei Mondschein ist ja auch bei den Anime-Episoden damals. Er war auf den Ur-DVDs, sage ich mal, mit dabei. Ja, Daher stimmt. ist er auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Und so gehört er auch bei mir zu einem der Fälle, die ich immer wieder geguckt habe, weil es gab damals nichts anderes auf DVD. Und ja, den Manga hatte man halt auch. Und deswegen, ja. Und es ist halt absolut gut der Fall und deswegen ja hat es mich nicht überrascht, dass der Fall halt so hoch gewertet wurde und ich hätte ihm auch tatsächlich auch eine Platz 1 Chancen gegeben und hatte er ja auch, weil es ist ja nur ein mini kleines 0,% was ihn von Platz 1 trennt. Ich würde vielleicht, bevor wir zum nächsten Fall kommen, noch mal einen Aspekt dieses Falls besprechen, wo wir den jetzt schon mal wieder, ich meine, wann haben wir jemals noch mal so richtig Gelegenheit, über Ja, einen so schnell Manga-Fall zu kommt das sprechen. nicht. Erzähl schnell. Ja, es gibt natürlich einen zentralen Plotpunkt in diesem Fall, der aus heutiger Sicht ein Ah. bisschen befremdlich wirkt, sagen wir es mal so. Also, ich sage es jetzt einfach mal, das ist jetzt auch ziemlich alt, der zentrale Twist ist ja, die Frau, die eine Frau, ist gar keine Frau, sondern ein Mann, der sich lange als Frau ausgegeben hat. Und das ist ja erstmal, aber auch viel in der Deduktion war, die Frau, nee, die kann es nicht gewesen sein, weil die ist so schwach. Und dann später auch Megure sagt, wie kann sie das denn mit ihren schwachen Armen und so? Und dann, aber er ist eigentlich ein Mann. Ach so, ja, dann kann er es natürlich gewesen sein, weil es sind ja zwar immer noch dieselben Arme, die optisch gleich aussehen, aber jetzt, wo es ein Mann ist, muss er ja Ja, dann kann das automatisch auf jeden stärker Fall, sein. ja. Ja, das ist so ein Aspekt von dem Fall, der ist jetzt gerade so in unseren moderneren Zeiten, liest man das so und zumindest ich, mir kommen dann so Gedanken, ist das noch so? Also ich würde mal sagen, also ich glaube, das würde Gosho Aoyama heutzutage so auch nicht Nee, mehr glaube ich auch schreiben. nicht. Und ich meine, Ran ist das Beste, ist ja auch schon damals eigentlich ein Gegenbeispiel in der Serie gewesen. Ich meine, Ran ist jetzt auch von derselben Statur wie Narumi und hat trotzdem Kapitel 2 nur mit ihrem Arm eine Metallstange geblockt. Einen Metallstangenschlag. Also, das ist, also ich glaube, das wird heutzutage nicht mehr so sein und vielleicht war es damals auch schon so ein bisschen so lala. Also, der Fall ist schon legendär und ich würde angesichts des Alters des Falls, ich meine, wir sind hier tatsächlich noch 1995, der Manga ist gerade mal ein Jahr alt und dann kommt dieser Fall raus. Aus heutiger Sicht ist das so ein bisschen, weiß nicht, ob das noch so toll ist, aber ich habe da vielleicht eine Nostalgiebrille oder auch die, ja, ist ja schon bald 30 Jahre her, Brille, wo ich sage, ja, Für die Zeit ist es okay und ist ja jetzt auch nicht das Schlimmste. Es gibt andere Darstellungen im Manga von später, die sind durchaus problematischer als das In der hier. Tat. Aber ich habe beim Lesen immer dieser Punkt, da muss ich immer so ein bisschen zucken, weil das ist leider nicht so gut gealtert, finde ich. Wie seht ihr das? Ja, ich glaube, da kann ich dir tatsächlich auch zustimmen. Ich habe das tatsächlich auch jetzt nach mehrmaligem Wiederlesen, stolper ich tatsächlich auch über die Stelle häufiger mal. Und ich finde es, es wird ja nicht, ich finde, es wird nicht, es wird schon in den Fokus gerückt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, auf eine Art und Weise, die ich gar nicht so offendend Genau, sozusagen finde finde. ich auch. Aber ich weiß gar nicht warum, weil eigentlich, wenn man es die reine Botschaft nimmt, dann ist es halt, ne, ist es halt so, wie Lasse es sagt. Deswegen kann ich irgendwie gar nicht festmachen, warum ich das am Ende gar nicht so als so negativ wahrnehme. Vielleicht, weil es am Ende rauskommt, dass es ja doch alles derjenige gemacht hat. Vielleicht, weil es halt eben wieder dem widersprochen wird, eben dieser Grundannahme, dass derjenige das nicht machen könnte, weil er eine schwache Statur hat, dem wird ja widersprochen, dadurch, dass es die Person ja am Ende gemacht hat. Und dadurch geht das Argument ins Leere quasi. Ja, einerseits ja, andererseits, also ich gebe euch beiden recht, es fällt auf. Ich denke aber auch, dass man diesen Fall auch, wie Lassen sagte, auch im Kontext der Zeit ein bisschen einordnen sollte. Und wenn das 26, 27 Jahre her ist, ja, ich sage nicht, dass es gut ist, ich heiße es nicht gut oder ich entschuldige es auch nicht. Aber unter dem Gesichtspunkt fällt es mir leichter, in Anführungszeichen, dem Mangaka das auch zu verzeihen, in dem Sinne. Ja, also er hat das ja jetzt nicht so bewusst geschrieben mit dieser Aussage. Also ich bin beim Lesen jetzt Oh. ja auch drüber gestolpert, aber ich persönlich hatte da jetzt nicht gleich irgendwie Gedanken, dass das gegen eine bestimmte Gruppe gerichtet ist und dass das Böse auszulegen ist und so. Da habe ich nicht so viel reininterpretiert dann in dem Moment. Jetzt, wenn man drüber spricht, dann macht man sich Gedanken drüber, aber also ich persönlich hatte jetzt die Gedanken beim Lesen nicht, dass das so ausgelegt werden kann. Aber da ist ja jeder auch individuell gestaltet, also. Ja, es ist nicht, es greift nicht aktiv an, sondern es greift eher so ein Stereotyp auf, Männer sind stark, Frauen sind schwach. Ja, das ist halt vielleicht auch das Problematische, ne? Dass es halt im Subkontext getragen wird. Und Subkontextsachen sind ja teilweise schlimmer als offen ausgesprochene also nicht, es ist keine Diskriminierung, aber Vorurteile, offen ausgesprochene Vorurteile. Das macht das Ganze vielleicht so problematisch. Aber wie gesagt, für mich ist eigentlich das Hauptmerkmal, dass dem widersprochen wird am Ende, was das Ganze entschärft. Aber ja, schwierig. Ich denke, also ich bin auch drüber gestolpert, aber ich glaube, das muss man, wie gesagt, im Kontext der Zeit sehen, in dem das da entstanden ist. Und ich ordne das auch in so eine Richtung ein, mit dem Trick mit der Kassette und dem Auto-Reverse, dass das etwas ist, worüber wir uns im Klaren sein müssen, dass das Leute, die nach den 2000ern geboren sind, im Grunde nicht mehr kennen. Also Kassetten. Also, dass das überhaupt keine Lebensrealität gespielt hat und die nicht wissen, was man mit einem Bleistift und einer Kassette macht. Ja, Stichwort Bandsalat. Also, das ist auch sowas, das muss man halt irgendwie immer so ein bisschen in die Zeit irgendwie reinsetzen. Und da gehört diese Kassette als Trick dazu. Ja, da gehört aber auch halt eben diese vorteilsbehaftete Argumentation mit rein, die da dem Täter irgendwie in die Hände spielt, sage ich mal, und dass das irgendwie als Stilmittel genommen wurde. Von daher denke ich, kann man das schon so in die Zeit einordnen, auch wenn man natürlich jetzt heute mit einigen Jahrzehnten Abstand das liest, also 2 Jahrzehnte sind es ja mindestens, dann ja, stolpert man, glaube ich, schon drüber, aber es ist jetzt auch nicht so überdramatisch, würde ich jetzt sagen. Vermutlich ist es auch leichter, so ein bisschen das darüber hinwegzusehen, weil Detektiv Conan auch gerade im Bereich der Mainstream-Shonen-Serien ja mit seinen weiblichen Figuren durchaus besser dasteht als so manch andere Serie. Wir haben viele starke, sowohl emotional als auch körperlich starke Frauen in dieser Serie. Und da ist es natürlich dann auch so ein bisschen, dass das hier so in diesem einen Fall ein Aspekt ist, leichter drüber hinwegzusehen, als wenn es so als wenn man so sehen würde, dass es so systematisch ist, etwas, was alle Frauenfiguren irgendwie durchgängig seit 20 Jahren herabwertet. Und das ist es bei Detektiv Conan ja eben nicht. Und vermutlich ist das auch so ein Aspekt, weil die Repräsentation von weiblichen Charakteren im Manga insgesamt besser ist, als man es sonst gewöhnt ist von diesem Genre des Mediums. Und das könnte da auch noch so ein Aspekt sein. Weil, wie gesagt, wir haben eben allein damals auch schon ran gehabt, ne, die ja auch damals schon als stark, aber auch durchaus verletzlich, aber diese emotionale Verletzlichkeit ist keine Schwäche, sondern auch eine Stärke. Das hatten wir ja damals alles schon. Und dass man es dann vielleicht auch so ein bisschen besser damit umgehen kann. Eine Sache, die mir dazu auch noch einfällt, im Endeffekt, wenn du sowas schreibst, so ein Krimi, dann versuchst du ja eigentlich, den Täter teilweise vielleicht auch selber zu decken mit manchen Aussagen als Autor, um den halt nicht so in den Fokus zu rücken. Und manchmal weiß ich nicht, ob das nicht einfach nur Stilmittel sind, um sowas zu provozieren. Ich meine, Rangs Verhalten zum Beispiel bei der Mumie im Wald, dass sie einfach Türen öffnet und ins Zimmer reinplatzt, ist eigentlich meines Wissens nach auch nicht so typisch für Ran. Das ist auch eigentlich nur Mittel zum Zweck, um am Ende die Story vorzubringen. Und das ist ja bei vielen paar Punkten in so Krimis der Fall. Hier ist es halt, um eine Art Pseudo-Alibi quasi zu generieren. Und deswegen würde ich das an der Stelle auch noch mal zusätzlich verzeihen. Wenn man jetzt auch noch spekulieren würde, dann könnte man ja sagen, Conan ist ja auch einer, der darauf reinfällt. Und zumindest also während des Falls diesen Gedanken hat. Und wir haben ja auch, wenn wir uns Sherlock Holmes ansehen, eben den guten alten Fall mit Irene Adler, wo ja auch Sherlock sehr stark in Vorurteile tappt, was Frauen angeht, weil er unterschätzt Irene Adler ja komplett. Weil er ist der große Detektiv und sie ist halt irgendeine Frau, die trickst du schon aus und dann trickst sie ihn am Ende aus. Und ich weiß jetzt nicht, ob Aoyama jetzt beim Schreiben von so einem Fall explizit an sowas denkt, aber dieses Stilmittel, dass man einen Detektiv auch manchmal irgendwie in solchen durch Vorurteile geprägte Schlüsse und Dinger fallen lässt, um irgendwie eine Geschichte aufzubauen, ist, kann man eben auch dahin vielleicht ein bisschen zurückführen, so wenn man sich das geschichtlich betrachtet. Und ja, also ich würde das jetzt auch nicht so sehen. Das ist auch ein bisschen out of character für Shinichi, aber eher so in dem Sinne, wie es auch voran ist, dass sie in die Türen reingeht, sondern da würde ich dir zustimmen, das ist so dieses, so ein bisschen, dass man das auch dann manchmal die Charaktere so ein bisschen dahinstellen muss, um so ein bisschen den Fallaufbau irgendwie so durchzuziehen, wie man sich das vorher ausgemalt hat. Bevor wir weitermachen, noch eine kleine Anekdote. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich den Fall lese und Conan erstmal am Kokain leckt, finde ich immer super. Kokain! Aha, ja, finde ich super. Okay, danke. Ich frage mich, ob man das. Ich muss jetzt schon wieder lachen. Ja, Ich bin ich dann so frage mich, ob super. man das, ob man das früher mal tatsächlich gemacht hatte in den Ja, alten klar. Polizeiarbeiten, aber Ja. heutzutage ist das definitiv nicht mehr Stand der Auch Ermittlungsarbeit. in dem pharmazeutischen, es steht in den meisten Büchern oder auch in den Arzneimittelbüchern auch immer noch, dass es eine organoleptische Prüfung gibt, sprich, dass man eine pflanzliche Droge auch durchaus makroskopisch oder halt durch Probieren testen kann. Das ist tatsächlich immer noch Ja, drin. okay. Kann ich mal kurz am Rande einwerfen. Wird zwar immer nicht gemacht bei uns in den Praktika an der Universität, aber ja, ist durchaus noch drin. Und vor allem ist es drin in Krimis, weil wenn ich mich an irgendwelche Polizeiserien oder sonstiges erinnere, wenn irgendein Drogenfall ist, da hat man irgendwie so einen Beutel mit Drogen, der sichergestellt wurde und die Detektive fragen sich irgendwie, ja, was ist das? Und dann nimmt einer halt so eine klitzekleine Messerspitze davon und nimmt das in den Mund und sagt, das ist Kokain, das ist das. Und also wirklich, wahrscheinlich jede Serie hat das irgendwo wann mal. Ich finde es Und das trotzdem ist dann, witzig, einfach. Ich finde es witzig. ja, natürlich ist das witzig, wie das so dargestellt wird, weil es Con ja in dem Fall ein Sechsjähriger ist, so. Aber da glaube ich vor allem auch, dass die gängigen Krimiserien und Bücher da den Einschlag gegeben haben. Genauso wie mit das Chloroform, wenn man das einmal im Mund hält, das sofort betäubt, was ja in der Realität auch nicht so ist, aber halt durch Krimi, das ist so ein Topos der Krimiliteratur, was so durchgängig ist, dass es jeder einfach so macht. Und ich glaube, so ist es auch mit diesem, dass man so ein kleines bisschen von Drogen nimmt und dann sofort feststellt, was das ist, auch so ein Stilmittel des Genres ist. Als nächstes kommen wir nach dem redaktionellen Beitrag zu Platz 3 in diesem Band, wo auch eine dieser angesprochenen starken Frauenfiguren relativ im Mittelpunkt steht. Fall 107, eine Stadt als Geisel. Und über die Story gebe ich jetzt einen kleinen Überblick. Es beginnt mit einem Flashback zu dem Fall davor, der in den ursprünglichen Manga davor war, Parade in Gefahr, wenn man sich das erinnert, wo Takagi sich ja kurzzeitig so eine krause Perücke aufgesetzt hat und dann so ähnlich aussah wie ein gewisser anderer Polizist. Damit fängt jetzt dieser Fall auch nochmal an, allerdings aus Satos Sicht, wie sie hinter Takagi einen Sensenmann sieht. Und wir haben dann einen ersten Flashback zu damals Jinpei Matsuda, einer zentralen Figur dieses Falls, der in das Dezernat versetzt wurde. Und wir erfahren dann nach und nach von einem alten Bombenlegerfall, der nicht geschnappt werden konnte, der Bomben platziert, auf denen dann ein Display ist, wo er Nachrichten hinschreibt, wo noch andere Bomben sind. Und halt, wenn der Ermittler halt die anderen Bomben, wenn er das verhindern will, dass die anderen Bomben irgendwo explodieren, dann muss er halt die Bombe explodieren lassen, die da ist, ohne sie zu entschärfen, damit er die Nachricht noch übermitteln kann. Und durch diesen Bombenleger ist vor 7 Jahren Kenji Hagiwara, der Partner von Matsuda, gestorben. Und dann eben später auch Matsuda, der ja damals mit Sato zusammengearbeitet hat. Im Laufe des Falls in der Gegenwart taucht der Bombenleger dann auch wieder auf und Shiratori kriegt eine Bombe ab, überlebt knapp und wir haben ein weiteres Code-Rätsel. Con und die Detective Boys sind auch dabei, lassen sich von Takagi so ein bisschen rumfahren. Alles läuft dann auf einen großen Showdown im Tokyo Tower, beziehungsweise Toto Tower, heraus, dem großen Turm, den man auch aus Film 13 kennt, in Paris, ja, in Tokio, inspiriert vom Eiffelturm in Paris. Und dann im Aufzug stecken Con und Takagi dann fest und müssen die Entscheidung treffen, mit dieser Bombe entschärfen oder nicht. Und dann haben wir eine legendäre Szene zwischen Con und Takagi und dann am Ende eine legendäre Szene zwischen Con und Sato. Und allgemein legendär habe ich jetzt schon öfter gesagt, weil es ist einen der Meilensteinfälle von Detective Conan. Lange Zeit ist auch einer der beliebtesten Fälle. Gosho Aoyama hat auch mal gesagt, dass das einer seiner Lieblingsfälle, wenn nicht sogar der Lieblingsfall ist. Das steht dann ja auch später noch in dem Beitrag. Und ja, eine Stadt als Geisel ist natürlich ein Fall, der ist so. Das ist für mich wie bei Mord bei Mondschein. Ich hätte gesagt, eine Stadt als Geisel ist auf jeden Fall drin. Es ist auch neben Mord bei Mondschein die zweite Überschneidung zwischen der deutschen Fan Edition und der japanischen Fan Voting Selection. Da ist nämlich auch eine Stadt als Geisel drin. Das sind die einzigen beiden Fälle, die sich da so überschneiden. Also da hätte ich auch, war ich auch bei 99,9% Stadt als Geisel ist auf jeden Fall drin. Es ist einfach innerhalb der Serie und auch außerhalb der Serie, also auch für Fans, die nur, also für Leute, die nicht Fans sind, sondern nur mal so von Conan gehört haben. Da ist dann vielleicht mal so eine Stadt als Geisel, kennt man dann auch manchmal so. Es ist sowas raus, so rausschwappt, weil es so legendär ist. Und dementsprechend bin ich auch begeistert, dass dieser Fall drin ist. Spannend, für die Beziehung von Sato und Takagi sehr wichtig. Und auch für Con ein sehr starker Charaktermoment hier drin. Und das ist so das, wo Leute sagen, man braucht nicht die Filmserie eigentlich, weil eine Stadt als Geisel zeigt, man kann auch innerhalb des Manga und des Anime dann eine Story erzählen, die genauso, wenn nicht spannender ist als so Ja, eine Filmgeschichte. absolut. Und deswegen eine Stadt als Geisel, ich war mir sicher, dass sie drin ist, trotzdem bin ich natürlich super froh, weil sie dieser Fall so geil ist, dass sie drin ist. Und ein weiterer super toller Fall in der Fan Edition, ich bin weiterhin sehr begeistert. Ja, ich auch absolut begeistert. War oder zählte auch lange zu den deutschen Lieblingsfolgen bei mir. Oder immer noch zu den deutschen Lieblingsfolgen. Wie Lasse sagte, Aoyama hat 2011 in einer Zeitschrift gesagt, dass das sein Lieblingsfall wäre. Und wie Lasse auch sagte, der Fall taucht auch in der Fan Voting Selection auf. Dort sogar auf Platz 1. Ja, kann ich auch nachvollziehen, dass man diesen Fall auf Platz 1 gewählt hat in Absolut. der anderen Selection. Hier bei uns ist er auf Platz 3 und ist damit aber auch absolut würdig, weil der Fall ist spannend. Wir haben auch hier sehr viele Stories. Wir haben diesen Rückblick, den Lasse angesprochen hatte, mit Matsuda und Sato, der dann das eben alles auch erklärt und dann die spannenden Momente mit den Bomben, die es zu entschärfen gilt und dann diese Rätselverse halt, die hier ja so in dem Sinne, glaube ich, das erste Mal dann in der Fan Edition auftauchen, dass wir diese Nachricht vom Täter haben und dann müssen die da halt entsprechend rausfinden, was er damit denn so gemeint hat und man erlebt hier auch hautnah die Arbeit der Polizei, wie dann da entsprechend alle Orte abgesucht werden und der Haupteinsatzleiter die da und dahin schickt und das alles und spannend mitreißen bis zum Ende auf jeden Fall. Und ja, einfach nur gut, dass der hier mit bei ist und da kann man auch sich sehr glücklich schätzen. Also ihr auch, weil ihr habt ihn ja gewählt. Ja, also ich habe ihn nicht gewählt, aber ich danke allen, die ihn gewählt haben. Ja, also ich muss sagen, der Fall ist, so wie ihr sagtet, also da hätte man auch Geld drauf setzen können, dass der reinkommt. Er ist halt wirklich bombastisch. Ha. Und was mir besonders gut gefällt, sind diese Out-of-Character-Momente, wenn man das so sagen kann, von Ai, aber auch von Conan, die sich hier nicht so verhalten wie kleine Kinder, die hier eigentlich halt so aus dieser Kinderrolle komplett irgendwie rausfallen, so. Und also dieses, als dann Sato sagt, so ja, die Blutungen sind ja gar nicht so schlimm, sie können ja noch reden und so, und sie dann sagt, ah ja, es sind subdurale Hämorrhoiden, naja, was auch immer. Und Keine Hämorrhoiden. ja, keine subdurale irgendwas. Hämatome Ja, wahrscheinlich. Gehirnblutung. Ja. Und so dieses Badass-like, einfach steht da so und sagt das so ganz kalt. Und auch natürlich diese Szene mit Conan in diesem ganzen Fahrstuhl, die völlig out of character ist. Für ein kleines Kind, so was er auf einmal eine Bombe entschärft und da in, weiß ich nicht, ja, Abgeklärtheit. Ja, also das ist super cool. Hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein absoluter Highlight, dieser Fall insgesamt. Ja, sehr bombastisch. Einzige, wo ich sagen müsste, das wäre so ein Kritikpunkt, ist dieser Anfang, wo wir einfach reingeschmissen werden in irgendetwas und wir keinen klaren Anfang haben, weil das eben noch mit Parade in Gefahr zusammenhängt. Das wäre so das Einzige, aber ich glaube, wenn man da anfängt, das zu lesen, das ist schon ein ganz guter Start. Man kann reinkommen, würde ich sagen. Aber das ist natürlich so jetzt Jammern auf hohem Niveau, weil das andere noch mit reinnehmen, das wäre zu viel gewesen. Und so bin ich sehr zufrieden. Ja, der Fall profitiert halt einfach von diesen unglaublich vielen Charakteren, die aber auch unglaublich gut wegkommen in dem Fall. Das ist halt, also ich glaube, der Fall an und für sich ist gut, aber das ist nicht der Schlüsselpunkt, warum der Fall so, also warum der Fall gewählt worden ist, sondern wegen dieser Charaktermomente halt, die jetzt alle schon erwähnt wurden. Tatsächlich will ich das nicht alles wiederholen. Ich finde halt diese Erklärung, warum Con so schnell am Ende auf die Lösung gekommen ist, finde ich eigentlich ganz. Finde ich irgendwie toll. Ich weiß nicht, ich mag die sehr, diese. Ich kenne das halt selber, wenn man so eine Lösung schon erwartet und die auf gar keinen Fall haben will oder eben die unbedingt haben will, dann, egal welches Rätsel einem gestellt wird, bei dem das eine Antwortmöglichkeit ist, man kommt unglaublich schnell dann auf diese Lösung. Und ich fand das eigentlich, das fand ich irgendwie cool. Ich konnte mich da irgendwie gut reinversetzen. Ja, ansonsten super Fall, hat es auf jeden Fall verdient, da reinzukommen. Ich stelle jetzt noch mal so eine kleine Diskussionsfrage. Was ich mal gelesen hatte in so einer Diskussion, als es um ältere Fälle geht, um wieder zu lesen, war ein Vorschlag, ob Shiratori in diesem Fall vielleicht sterben sollte. Ob das nicht besser wäre, weil Shiratori ist ja noch nicht so lange im Manga drin gewesen, diesen Punkt. Und im Manga, anders in der Filmreihe, wurde er vor allem verwendet für als Hindernis in der Takagi-Sato-Beziehung. Und manche Leute fanden es besser, wenn Shiratori hier gestorben wäre, weil es den Fall, weil der Fall dann noch mehr Gewicht hätte und weil sein Charakter danach in der Serie eigentlich auch nicht mehr so viel nützt, in Anführungszeichen. Ich persönlich finde das nicht unbedingt so. Also ich finde Shiratori, ich habe ihn gern noch in der Serie, so schlimm finde ich ihn nicht. Und es hätte dem Fall zwar mehr Gewicht gegeben, andererseits hätte es dem Fall, der Fall endet ja auf einer relativ Ja, positiven Note mit das Sato, war mein die Gedanke. dann, Ja, okay. ja, mit Sato, die dann die SMS löscht und eben sagt, mach's gut, Matsuda, ich werde dich nicht vergessen. Und diese relativ positive Note, auf die der Fall geendet ist, dann, das hätte halt nicht so sein können, wenn einer der Polizisten in der Gegenwart gestorben wäre. Und aus diesem Grund würde ich sagen, nee, Shiratori, dass der überlebt, das ist ja schon in Ordnung, der Fall ist trotzdem noch spannend genug. Aber wie würdet ihr das sehen? Also, obwohl ich zustimme, wenn er gestorben wäre, das hätte alles nochmal geiler gemacht, in Anführungszeichen. Die Sache ist aber auch, naja, also so wirklich gelohnt. Also, das wäre für mich ein Opfer zu viel gewesen. Oder in Anführungszeichen, ein falsches Opfer. Ich meine, es hat sich ja schon Matsuda geopfert. Andere waren auch bereit, sich in diesem Fall zu opfern. Und wenn aber dann auch noch Shiratori gestorben wäre, das fände ich zu viel. Zu viel aus den Reihen der Polizei auch. Dann Jetzt lieber noch ein paar Zivilisten draufgehen sehen. das wäre in Ordnung gewesen. Ja, genau, das ist okay. Ja, nee, Ja, so kann man es natürlich auch wieder umdeuten. Ja, danke. Nein, das war nicht meine Absicht. Also ich muss sagen, finde das nicht so gut. Also ich hätte ihn nicht sterben lassen. Aber was ich gemacht hätte, es war relativ schnell klar nach diesem Anschlag mit dem Telefonat, wo sie jetzt ist mir gerade der Name entfallen, wo sie ins Krankenhaus angerufen hatten, die Streifenpolizistin. Mein Gott, heißt sie. Wie heißt sie denn? Yumi, oder? Yumi, ach, ich Yumi? habe wohl kam als auf Yui. Yumi, genau, ja. Sie haben mit Yumi telefoniert und dann haben sie das, glaube ich, erfahren, dass er schon wieder über den Berg ist. Und diesen Spannungsbogen, den hätte ich noch nicht gezogen. Da hätte ich vielleicht eher so was eingebaut, so, ja, er ist noch nicht über den Berg. Und da irgendwie die Spannung weiter aufrechterhalten und das ist dann erst im letzten Kapitel irgendwie aufgelöst. Aber Okay. das ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau, von daher. Ja, nee, ich hätte ihn nicht sterben lassen sollen. Ja, nee, wäre ich auch generell kein Freund davon. Also wenn Charaktere sterben oder so, das ist immer so, ja, nicht so doll, also weil man ja sie ja trotzdem irgendwie ins Herz geschlossen hat. Jeder hat ja seinen Grund, warum er da war. Und ja, ich fand auch in diesem Zusammenhang, also Shiratori hatte ja mit Takagi da diese eine Szene gehabt, wo er dann ja gesagt hat zu Takagi, ja, wir beide haben bei Sato sowieso keine Chance, weil Matsuda hat sich halt geopfert und dann bleibt man halt im Gedächtnis, wenn man sich opfert. Also, ne? So, und das fand ich war schon irgendwie, ja, fand ich eine gute Szene irgendwie, weil irgendwie, eigentlich hatte man ja die beiden immer so, ja, die können überhaupt nicht mit zusammen und sind direkt immer gegeneinander. Und das wirkte irgendwie so, als wenn sie doch, ja, auf einer Seite stehen, was sie ja auch tun, aber dass sie eben auch zusammen arbeiten können und alles. Und generell fand ich schon den Angriff auf Shiratori halt, ja, war ja schon sehr heftig. Und deswegen, ja, finde ich es gut, dass er entsprechend überlebt hat, weil das war ja schon ein sehr starker Angriff auf die Polizei. Und wir hatten ja auch dann zwischendurch eben mit Conan und Takagi in dem Aufzug da den Moment, wo die Bombe zu explodieren droht und keiner weiß, ob es passiert oder nicht, es sei denn, ihr habt den Fall gelesen, dann wisst ihr es, aber da wäre ja dann auch schon so ein Punkt gewesen und ja, dann am Ende halt, also was Lasse halt gesagt hat, die Episode wollte ich schon sagen, der Fall endet ja sehr positiv mit den Entwicklungen, mit Sato, die dann ihre Erinnerung abgeschlossen hat und aber auch mit, was Wiebke sagte, der Moment, wo Shinichi und Ran halt auf jeden Fall wussten, wo sie suchen mussten, beziehungsweise Shinichi, weil er eben dieses Gefühl hatte. Und ich finde, da geht man mit einem guten Gefühl aus diesem Fall raus. Und wenn jetzt dann ein Haupt- oder Nebencharakter gestorben wäre, dann wäre dieses Gefühl nicht so positiv stark gewesen. Was ich nochmal sagen möchte, ist halt die Dominanz vom Tod ist ja eh schon sehr hoch in Detektiv Conan. Und ich glaube, dass wenn man jetzt anfangen würde zu etablieren, dass auch Hauptcharaktere in einer relativ hohen Frequenz sterben können oder viele Charaktere generell sterben können, dann würde das würde, glaube ich, nicht gut sein für so eine Serie, die ja auch für Kinder ausgelegt ist, wenn man mal wieder auf den Ursprung zurückgeht. Das ist halt nur mal für Kinder. Und das wäre, glaube ich, würde diese Serie mit so einem negativen Ton belasten, dass vielleicht auch auf lange Sicht Leute sich davon dann trennen würden wieder. Und ich finde es immer persönlich so, wenn man als Autor eine Rolle etabliert hat, einen Charakter zum Leben erweckt hat und eine Rolle zugeteilt hat, dann muss man immer gut überlegen, ob man diesen etablierten Charakter wirklich töten möchte, weil dadurch kommt ja wieder was ganz anderes ins Rollen. Und deswegen hätte ich es, glaube ich, an der Stelle, ich glaube nicht, dass da Chiratori hätte sterben sollen. Das glaube ich einfach nicht. Das wäre, ich weiß nicht, ich glaube es einfach nicht. Und ich hätte es auch nicht gut Da gefunden. sprichst du aber einen guten Punkt an, ne? Wenn Charaktere, wenn man die einmal getötet hat, dann sind sie halt tot für den Rest der Story. Und dann Nein. sollte man sie nicht wieder zum Leben holen. Matsuda, war Police Story. Naja. Eine andere Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist, als ich nochmal so die letzten Szenen durchblättert habe. Es gibt eine, also früher habe ich mal kontroverse Diskussionen darüber gelesen, aber es gibt eine Änderung in der Anime-Fassung, die schon deutlich raussticht, wenn man den Manga liest, nämlich am Ende, wenn Sato und Takagi ihr Gespräch haben, wo Takagi Sato davon abbringt, den Täter da zu erschießen. Im Anime ist es nämlich so, dass in der Diskussion Takagi Sato ohrfeigt. Also er gibt ihr eine Ohrfeige in diesem typischen Als mit Stilmittel den von wegen Worten, ja. Und irgendjemand, er hatte das. in der Aufmachung da auftauchte, ne? Ja. Nee, ganz am Ende. Achso. Wo Sato und Takagi da sind mit dem Täter. Ach, da, okay, ja. Und da gibt Takagi Sato eine Ohrfeige, um dieses in diesem typischen Stilmittel, um sie zur Vernunft zu bringen. Also irgendwie. Das kennen wir ja aus Film. Vielleicht haben die es auch so gedacht im Anime, dass das so der Bogen ist von Sato Takagi am Anfang geohrfeigt, da wegen seiner Verkleidung. Und jetzt ohrfeigt Takagi Sato. Ich finde den Moment aber deutlich stärker im Manga, wenn er das nicht macht. Weil, auch wenn das vielleicht so ein Bogen ist, den sie sich da irgendwie ausgedacht haben, ich finde es für die Situation eigentlich nicht angemessen. Auch wenn es so ein typisches Stilmittel ist, um jemanden so beruhig dich, denk nochmal nach und so. Aber ich finde das viel stärker, wie Takagi das hier im Manga nur mit seinen Worten macht. Und ich finde die Variante, wie es im Manga ursprünglich war, besser als diese zusätzliche Ohrfeige aus dem Anime. Da stimme ich dir zu, Lasse. 100%. Ja, würde ich auch so sehen. Also so im Manga ist das auf jeden Fall, wirkt das auf jeden Fall sehr viel besser, weil es bleibt auf dieser emotionalen Ebene, sage ich mal. Und wenn mit der Ohrfeige, das ist dann so, ja, das finde ich irgendwie, also ich persönlich würde mal sagen, es ist so ein harter Einschnitt dann irgendwie so. Und so wie er das mit den Worten macht, das ist leicht und sanft und drückt auf die Gefühlsdüse und die Ohrfeige ist da so bäm und passt irgendwie nicht ganz so dazu. Gut, dann gehen wir über zum nächsten Fall. Fall 1. Wir gehen ganz zurück, wo alles begann. Der Sherlock Holmes der Neuzeit. Jetzt der Sherlock Holmes, inzwischen ist er Sherlock Holmes einer neuen Zeit, weil in Japan ist ja inzwischen ein neuer Kaiser und eine neue Ära. Aber damals war es noch die Heisei-Ära von Kaiser Akihito. Und da hat ein Oberschülerdetektiv namens Shinichi Kudo zum ersten Mal in Kapitel 1 einen Fall gelöst oder sogar zwei. Und über diese Geschichte erzählt uns jetzt Wiebke etwas. Ja, ich glaube, die meisten von euch kennen den Fall nicht. Nein, Spaß an der Stelle. Die meisten von euch kennen den Fall. Uns werden Rang und Shinichi vorgestellt. Shinichi als Meisterdetektiv oder als Hochschuldetektiv, anstrebender Meisterdetektiv. Und tatsächlich geht es in dem Kapitel hauptsächlich um den Fall, der dann in dem Freizeitpark stattfindet, woran mit Shinichi zusammen hingeht. Dort wird jemand ermordet und zwar auf brutale Art und Weise, denn während einer Achterbahnfahrt wird demjenigen der Kopf abgesäbelt. Und was zu Beginn aussieht wie ein Unfall, entpuppt sich dann als geplanter Mord und Shinichi klärt diesen Fall auf. Und um das Ganze dann kurz zu halten, kommt es danach zu der Szene, die wir alle kennen. Shinichi verfolgt zwei andere Gangster, die bei dem Fall mit anwesend waren, in Vermutung, dass sie Unheil stiften wollen. Und da hat er recht. Allerdings widerfährt dann am Ende das größere Übel ihm und er wird niedergeschlagen und ihm wird ein Gift verabreicht, wodurch wir dann zu dem Punkt kommen, der relevant ist für unseren Manga, denn der heißt Detektiv Conan und nicht Detektiv Shinichi, denn aus Shinichi wird dann Conan, natürlich noch nicht an dieser Stelle, aber aus Shinichi wird der Grundschüler und damit startet dann am Ende auch die ganze Reise, die wir dann von da aus weiter gerne weiter verfolgt haben. Damit bin ich schon am Ende der Zusammenfassung von einem Fall, der in meinen Augen auf jeden Fall in diesen Band gehört und ich hätte ihn auch da erwartet. Es ist schön, ihn nochmal abgedruckt zu lesen. Es ist auch irgendwie interessant, wie anders er ist im Vergleich zu den anderen Fällen, wie simpel und einfach strukturiert die ganzen Fälle zu dem Zeitpunkt noch waren. Und es ist schön, das Ganze nochmal zu lesen. Was sind denn da eure Meinungen zu? Ich hätte ihn tatsächlich nicht erwartet. Es war sehr naheliegend, aber das war jetzt nicht so ein Fall, wo ich von Anfang an gesagt habe, auf jeden Fall. Das eigentlich hat mich eigentlich schon überrascht, obwohl er so naheliegend ist. Ich dachte, dass Leute eher was anderes reinwählen, aber im Nachhinein macht es natürlich Sinn, dass der erste Fall den Mai vielen, vielen Leuten im Gedächtnis geblieben ist und dass sie damit sehr viele nostalgische Erinnerungen verbinden. Ja, die tödliche Perlenkette als Fall, ein Kapitelfall im Prinzip, auch wenn das Kapitel länger ist. Wobei man dazu sagen muss, mit so unter 40 Seiten ist es noch relativ kurz. Heutzutage erste Manga-Kapitel gingen gerne mal so 60 Seiten. Also das war damals schon so ein bisschen kleinerer Rahmen. Und eigentlich im Prinzip, wenn man das so sieht, das, was heutzutage das erste Kapitel von einem Manga ist mit so 60 Seiten, sind bei Conan eigentlich so die ersten beiden Kapitel. Und die sind ja, die könnte man auch zusammennehmen, weil sie die Prämisse so gut deutlich machen. Aber auch wenn mit diesem Cut, der hier ist, funktioniert das immer so gut. Man hat dieses sehr prägnante Bild ganz am Ende von diesem Kapitel als Cliffhanger, was natürlich, was halt ein guter Hook ist. Und von daher ist es auch aus allen anderen Gründen, wie es Sachen etabliert und so Momente, schon legendär, auch wenn man halt sagen muss, ja, es ist natürlich leicht, sich so im Nachhinein darüber lustig zu machen mit ihre Tränen flossen seitwärts. Und das bedeutet das und das und so. Trotzdem, es ist einfach der legendäre Einstieg. Und auch wenn der Fall qualitativ nicht heranreicht, als Fall an sich nicht heranreicht an alle vier anderen Fälle in diesem Band und auch an viele andere Fälle der Serie nicht heranreicht, ist es trotzdem aufgrund der Nostalgie und aufgrund der Wichtigkeit und wie hier alles etabliert wird, im Prinzip dennoch ein sehr wichtiger Fall. Und ich kann es durchaus verstehen, dass Leute sagen, das ist mein Liebling, weil damit hat alles begonnen. Und dementsprechend finde ich das insgesamt doch eine sehr tolle Wahl für die Fan Edition. Also ich möchte auch ehrlich sagen, für mich ist das ja der schlechteste Fall in der Fan Edition. Also ja, nicht schlagen, ja, der schlechteste Fall. Aber ich bin froh, dass er irgendwie drin ist. Ich bin aber auch froh, dass er nicht auf Platz 1 gelandet ist, weil das hätte ich nicht gut gefunden. Aber er darf ruhig drin sein, finde ich gut. Er gehört zur Geschichte von Conan auf jeden Fall. Er bleibt aber für mich, wie gesagt, der schwächste Fall in dem Sonderband. Ja, das kann ich tatsächlich mich so anschließen. Also so im Vergleich jetzt im Gewicht gesehen ist natürlich der erste Fall nicht so spannend wie die Bombenjagd in der Stadt als Geisel oder die Mumie im Wald, die da zerstückelte Teile umherwirft, auch wenn der abgetrennte Kopf hier im ersten Fall auch durchaus eine makabre Methode ist. Aber trotzdem ist er halt so, er ist halt ein kurzer Fall und ja, die Spannung, finde ich, kommt in den längeren Fällen, also in den anderen Fällen, die wir bisher hatten, wird die ein bisschen mehr aufgebaut. Nichtsdestotrotz ist es berechtigt, dass er hier mit drin ist, denn ihr habt es gesagt, es ist der Anfang und wir lernen hier das erste Mal Ran und Shinichi kennen und Shinichi auch wirklich in seiner Shinichi-Rolle, wie er uns halt als Detektiv vorgestellt wird und was er alles schlussfolgern kann und sehen kann und quasi wie ja der Holmes der Neuzeit quasi, weil er ja auch an Holmes angelehnt ist und ja, mich persönlich auch als Holmes-Freund hat es natürlich sehr gefreut, all die Parallelen hier zu sehen, wie man sie auch in dem Roman halt gesehen hat. Und ja, dann eben das Ende halt, wo er auf die Männer in Schwarz dann trifft und die ihm dann das Schicksal aufbürden, was ihm dann aktuell 99 Bände, bald 100 bei uns begleitet. Und ja, also ich erinnere mich wirklich sehr gerne an diesen Fall zurück, habe ihn auch damals immer wieder gesehen. Und ja, es ist einfach toll, der Einstieg, und den kann man auch nicht wegdenken, den Fall. Und freut mich, dass er es in die Fan Edition geschafft hat. Ja, unter dem Gesichtspunkt kann ich noch hinzufügen, tatsächlich glaube ich, dass die Fan Edition auch viel, naja, gekauft werden wird. Auch von Menschen, die normalerweise nicht zum Manga greifen. Und für die ist es natürlich optimal, wenn der allererste Fall auch nochmal irgendwo mit drin herumschwirrt. Also eine Win-Win-Situation auf jeden Fall für alle, die nicht oder nicht mehr so viel Ahnung haben, aber auch von der Geschichte des Falls oder von der Geschichte des Manga Conan an sich natürlich sehr wichtig der Fall. Aber findet ihr es nicht auch spannend, dass das jetzt das erste Mal war, dass endlich mal die schwarze Organisation auftaucht, um auch mal eine Diskussion anzuregen? Diese zwei unbenannten Gangster, Ja, genau. die man einmal bei einem zwielichtigen Deal beobachtet hat. Ja, keine Organisation in diesem Band außerhalb dieses ersten Geil, Auftritts. oder? Oh, also Entschuldigung, Ja, aber ich find's geil. also ich find's toll. Und ich find's auch, es gibt ja viele, die sagen, ah, Conan gucke ich nur für die Organisation und Conan ist nur irgendwie, also Conan ist nur dann gut und relevant für mich, wenn irgendwie Kaito Kid, Heiji, Akai, Amuro oder die Tja, Organisation wo ist Kaito auftritt. Kid? Und manche sagen auch nur Organisation. Und das ist auch mal wieder so ein Fingerzeig, wo man einfach sagen muss, die Mehrheit der Fans im Durchschnitt, denen sind spannende Fälle und sowas. Das hat da auch nochmal einen höheren Auch in Stellenwert als Deutschland. einfach, ja, auch Offensichtlich. in Deutschland, als einfach nur, ja, Organisation und so. Es ist ja nicht so. All diese Charaktere und die Organisation, die ich genannt habe, haben tolle Fälle, wo man nicht nur sagen kann, ja, das ist eigentlich blöd, aber die Charaktere kommen vor, also ist es gut. Aber trotzdem ist einfach da, sieht man, dass der Fokus bei vielen Fans, die vielleicht nicht, auch nicht so laut zu hören sind, liegt eben auch ein wesentlich größerer Fokus auf den tatsächlichen Fällen, als man es manchmal vermuten könnte, wenn man irgendwelche Kommentarspalten oder Foren liest. Ja. Tatsächlich ist es so, ja. Also auch für mich persönlich liegt, also ich lese Conan ein, ja, wegen der Fälle. Also ja, ich lese Conan nicht primär, natürlich schön, Hintergrundgeschichte schön, aber ich lese Conan nicht primär, um mitzuerleben, wie Conan wieder groß wird. Mal ganz knallhart so gesagt, ja. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Nee, also tatsächlich ist es bei mir ähnlich. Ich muss sogar sagen, ich finde die Organisationsfälle, die haben immer ein großes Manko. Und zwar, dass man da immer noch einen Fall mit drin hat. So blöd das jetzt irgendwie klingt. Aber ich finde dadurch, also ich weiß nicht, was das jetzt schlecht macht. Entweder finde ich, muss man sich konzentrieren auf die Haupthandlung und dass da irgendwas weitergeht. Oder halt auf einen guten Fall. Und ich finde. Auch wenn das es gesagt hat, es gibt viele gute Organisationsfälle, aber es gibt auch manchmal irgendwie, da krankt das so ein bisschen oder entweder dann zieht sich so die Hauptstory in diesem Fall oder man sagt so, der Fall selbst ist dann halt gar nicht so gut, ist nur irgendwie Mittel zum Zweck, um die Hauptstory jetzt irgendwie weiterzubringen, aber selbst so der Fall, sehr schwach und das finde ich ist irgendwie immer sehr schade, muss ich sagen. Also da würde ich mir irgendwie mal wünschen, dass man da von diesem gewohnten Muster vielleicht mal probeweise ein Stück weit weg von geht und da mal versucht, neue Wege zu beschreiten, dass dann da irgendwie nicht erst irgendwie einen Mordfall braucht oder irgendwie einen Klingelstreich, dass man da mal mit einer Reporterin irgendwie dann Kontakt aufnimmt, die dann zur schwarzen Organisation gehört oder auch nicht. Das wäre jetzt irgendwie so mein Wunsch und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass wir die Organisation hier in der Fan Edition nicht so präsent vertreten haben, weil, wie gesagt, die Fälle dann häufig, das ist manchmal immer dann so von der Storyline, finde ich, das ist nicht mehr so eine gute Gesprächsentwicklung. Aber nicht nur die Organisation glänzt ja hier mit zunehmender Abwesenheit, ne? Ja, vielleicht nochmal zur Organisation. Ich sehe das so, wie ihr das seht. Ich finde auch, dass es gut ist, wenn die Organisation in diesem Fall nicht dominant, so dominant vertreten ist, wie ich es tatsächlich auch erwartet hätte, vielleicht. Dennoch muss man sagen, ich will die Leute, die das für diese Storyline gucken, die gehören auch mit zu Con und die gehören ja auch, sind auch Teil dieser Fanbase. Und das darf man ja auch, also ich weiß, dass ich das als Kind auch teilweise so gelesen habe tatsächlich. Manche Fälle waren für mich ja auch als Kind teilweise zu anspruchsvoll vom Mystery-Faktor und da war so ein Männer in Schwarzfall natürlich, wo man wusste, wer der Bösewicht ist und wo man sich das angucken konnte, das richtig spannend wurde und man nicht wusste, wie es weitergeht, weil man das Gefühl hatte, es entwickelt sich was, waren cool. Das will ich da an der Stelle auch gar nicht, also wie gesagt, ich will, dass was ihr gesagt habt, stimmt. Manchmal krankt das an Qualität. Ich meine, das prominenteste Beispiel ist, finde ich, immer diese Vollmondsgeschichte, wo dieser Fall auf dem Schiff selber einfach so, ich weiß nicht, wie häufig ich den Vollmondsfall selber gesehen habe, ohne dass ich den Fall jemals, den Krimi-Fall, der dahinter steht mit der Ermordung, den Fall, den habe ich selber immer überblättert, blöd gesprochen. Ich habe immer nur diese Wermut und den ganzen Teil mehr angeguckt, der da teilweise drin war. Das habe ich als Kind, also zu dem Zeitpunkt, da war ich, keine Ahnung, im jugendlichen Alter, habe ich das dann teilweise nur deswegen dann geguckt. Das muss ich an der Stelle mal einfach so sagen. Er wird wahrscheinlich auch doch einen Teil der Fanbase so gegangen sein. Und das ist ja auch nichts Verwerfliches daran, dass man das deswegen auch guckt. Nur, ich finde es halt schön, dass der Kernpunkt von Detective Conan, also die Krimifälle, trotzdem einen höheren Stellenwert genießt. Und das sollte eigentlich auch so bleiben. Und das fände ich auch schön, wenn es so ist. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich finde auch, Conan ist halt als Krimiserie da und gerade diese Einzelkrimifälle, sage ich mal, machen es ja immer wieder schön und spannend, sie halt lesen zu können, weil man eben nicht wie bei der Organisation die Vorhandlung braucht und wer ist der und wer ist der und ne, das sind halt, die Fälle sind halt, du sagst jetzt auch, ich lese heute mal den Fall, keine Ahnung, in der Bibliothek und dann liest du den und dann war gut. Und ja, die Organisation ist halt auch wichtig, aber hat jetzt nicht den wichtigen Stellenwert wahrscheinlich bei den Fans. Wobei ich halt auch immer hier die Überlegung im Hinterkopf habe, vielleicht haben die Fans auch so gedacht, wir haben bereits 3 Special Black Editions, wo Organisationsfälle drinne sind. Da muss ich die nicht auch noch in der Fan Edition haben. Da dann lieber wirklich andere Fälle, die hammermäßig sind und die sich da auf jeden Fall mehr lohnen. Ja, also ich, da muss ich kurz einscheren, leider. Auch nichts gegen dich. Allerdings, also ich persönlich, ich habe ähnlich gedacht wie du, die ersten paar Minuten. Und dann war für mich immer persönlich klar, okay, das ist aber die Fan-Edition. Es geht darum, die Lieblingsfälle der Leser herauszufinden. Und ich habe auch, ne, ja, erstmal gedacht, die ersten paar Minuten, ja, will ich da irgendwie taktisch wählen, in Anführungszeichen. Und dann war für mich persönlich aber sehr schnell klar, nee, auf keinen Fall. Ich stimme für meinen Lieblingsfall und dann war es das. Und das mache ich und dazu stehe ich. Und entweder er kommt weit oder er kommt nicht weit und dann habe ich aber immerhin für meinen persönlichen Lieblingsfall für die Fan-Edition gestimmt. Und nicht irgendwie taktisch hin oder her, ja, der war schon da abgedruckt, der war hier, der war da, nö. Fan-Edition, Lieblingsfall, abgestimmt. Bam. So habe ich das gemacht. Persönlich. Ich glaube, so haben es die meisten gemacht. Also ich hoffe, es wirklich. Ich hoffe. Also, ich würde vermuten, so eine Taktik haben da die wenigsten. Okay, dann bin ich froh. Und ja. Dann sind nicht alle so schlau wie Olli, Gott sei Dank. Und es ist, ja. Ich habe mir halt auch gedacht, es ist die Fan Edition und nicht die war noch nie in einem Sonderband Edition. Genau. Ja. Vielleicht zwei Sachen noch zu dem Fall, die mir noch irgendwie so aufgefallen sind, als ich ihn gelesen habe oder so drüber nachgedacht habe. Hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Fall zu tun, aber das erste war, das ist wahrscheinlich der Fall, der am meisten gelesen wurde von Detektiv Conan. Das klingt erstmal ganz banal, aber fand ich irgendwie ganz interessant, das nochmal so in Gedächtnis zu rufen, weil wenn jemand sagt, hey, lies mal Detektiv Conan, dann gibst du ihm nicht Band 12 oder gibst du ihm nicht Band 18, sondern du gibst ihm Band 1 und dann ist das der Fall, den man liest. Oder jeder, der die Serie länger liest, der wird auch den ersten Fall gelesen haben. Das war so die erste Erkenntnis, wo ich dachte so, okay, ja, macht irgendwie Sinn. Und die zweite Erkenntnis, die mich irgendwie so ein bisschen getroffen hatte, war, die so gar nicht irgendwie so mit dem Fall oder mit dem Manga zu tun hatte, sondern war einfach der Gedanke, wie geil war bitte Episode One, die Umsetzung nochmal, als dass man das nochmal gemacht hat und wie man das gemacht hat. Also, nachdem ich den ersten Fall jetzt nochmal so gelesen habe und mir dachte so, ja, und was da alles noch in Episode One mit drin hing und dass man das alles geschafft hat, Ja. gut zu verbinden, wow, das war richtig gut gemacht. Also, das ist mir irgendwie dann nochmal so ins Gedächtnis gerufen worden, diese zwei Sachen, als ich das gelesen habe. Die erste Erkenntnis vielleicht jetzt nicht irgendwie weltbewegend, aber die zweite, da habe ich echt gedacht, so, wow, Episode One, Mann, das war richtig gut. Und ich muss sagen, ich habe nicht vermisst, dass Agatha irgendwie mit einer Explosion durch die Wand kracht oder die Detective Boys in der sich in den Freizeitpark reinschmuggeln. Das habe ich alles nicht vermisst. Also nur hier nochmal Lob für Episode One und subtile Kritik an der Anime-Umsetzung der ersten Episode. Ja, ich sehe auch gerade, ne, das Geheimnis des alten Schlosses ist, glaube ich, der erste Fall, Platz 19, oder? Wo die Detective Boys wirklich hauptsächlich drin vorkommen, oder? Sehe ich das Der falsch? Mystery Train? Ah ja, Mystery Train, aber da ist halt gefühlt alles mit dabei, ne? Bis auf so drei Charaktere. Aber ja, okay, dann Mystery Train. Aber ich glaube, das ist halt nicht hauptsächlich Detective Boys, ne? Bombenstimmung auf Platz Ah ja, 16. stimmt, Bombenstimme habe ich vergessen. Siehst du, da habe ich doch was übersehen. Stimmt, Bombenstimmung ist noch einmal höher. Also sie kommen durchaus vor. Aber beliebt sind sie nicht, ne? Also vergleichsweise haben sie in der Tat eher den kürzeren gezogen, ja. Können Sie sich zu Akai, Amuro und Kaito Kid und Hedihattori in die Ecke stellen Und und das finde ich das Witzige an der Sache, was ich noch extra für diesen Moment aufgehoben habe. Auf dem Cover hat man so viel Wert drauf gelegt, Kaito Kid noch mit reinzuschmuggeln, aber man selber hat das dann nicht mehr hingehauen. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich witzig. Gut, dann kommen wir mit großen Schritten zum Ende dieses Bandes, auch wenn man sich denken könnte, da ist ja jetzt noch ziemlich viel Platz. Ist da wirklich nur ein Fall? Ja, denn jetzt erwartet uns der längste Fall der gesamten Serie. 10 Kapitel, so lang war noch kein anderer Fall in Detektiv Conan. Und über die Holmes-Offenbarung in London wird uns jetzt Olli noch mal etwas erzählen. Ja, die Holmes-Offenbarung beginnt so ganz klassisch in Tokio, wo Conan Ran und Kogoro halt gerade ein Parfait genießen mit einer Erdbeere, die dann zu Boden fällt und dann taucht da so eine Katze auf und die ist da sehr dran interessiert und dann ja stellt sich heraus, diese Katze gehört anscheinend einer reichen Engländerin, denn die ja spricht dann entsprechend auf Englisch da mit den dreien und ja, dann entwickelt sich daraus quasi eine unglaubliche Reise, was man zu dem Zeitpunkt noch nicht erahnen konnte, wie es so schön da ungefähr betitelt wird. Denn ja, diese ältere, reiche Dame, sage ich mal, ermöglicht es dann ja quasi Ran, Kogoro und Conan lädt sie halt ein nach England und ja, dann freuen sich halt alle da und ja, für Conan gibt es dann aber die kleine Komplikation, dass er halt keinen Reisepass hat und deswegen kann er nicht aus dem Land raus und das ist halt sehr schade, aber er ist dann bei Professor Agatha und ja, da ist dann die gute Ai-Haibara, die dann eben sagt, okay, wir können das irgendwie regeln und dann wird das alles auch irgendwie geregelt, indem er dann das Gegenmittel von ihr bekommt für die Reise quasi, also die Flüge. Und so ist es dann Shinichi möglich, unerkannt natürlich von Ran und Kogoror aus dem Land zu reisen und dann vor Ort wieder zu Conan zu werden in London. Und dann ist der Professor natürlich als Begleitperson von ihm mit dabei. Und so erleben die vier dann in London quasi ihre ersten, ja, Abenteuer, sind alle sehr glücklich. Und dann kommt aber, während sie das Sherlock Holmes Museum besuchen, ja, ereignet sich quasi ein Fall, denn Apollo Glass will Sherlock Holmes beauftragen, weil er so einen seltsamen Zettel bekommen hat. Und ja, da soll ihm derjenige helfen, aber Holmes ist natürlich nicht da. Der ermittelt gerade, sagt der Wachmann, und Conan fällt das aber auf und dann spricht er den Jungen halt an und so erfährt er dann halt von dem Rätsel, was der Junge dabei hat, und ja, dann sagt er halt, okay, pass auf, da kümmere ich mich drum, und dann kommt es halt dazu, dass Conan, Professor Agatha, Ran und Kogoror sich aufteilen, um eben entsprechend die verschiedenen Plätze, die dieses Rätsel halt darstellt, abzusuchen, und so, ja, entwickelt sich quasi eine Schnitzeljagd à la Sherlock Holmes, denn an jeder Station ist irgendwas, was mit Sherlock Holmes und einer Geschichte von ihm und Zitaten zu tun hat. Und ja, dadurch sammeln sie sozusagen Indizien, um dann einem, ja, gefährlichen Massenmörder auf die Spur zu kommen. Und zwischendrin gerät dann Conan halt auch in Bedrängnis, weil natürlich Ran Shinichi anruft, weil er ist der Holmes-Experte und kann ihm da bestens beraten. Und ja, dann kommt es aber irgendwie durch so ein Missgeschick dann dazu, dass Shinichi sagt, ja, ich bin irgendwie auch aufgrund eines anderen Falls in London gelandet. Und ja, dann droht sozusagen wieder mal Ran, das Geheimnis rauszufinden, wo dann Conan in die Ecke gedrängt keine andere Wahl sieht, als sich in Shinichi zurückzuverwandeln. Und dann begegnen sich Ran und Shinichi in London, was nur eine der vielen Begegnungen hier in diesem Fall ist. Und ja, während sie dann quasi dem Täter auf der Spur sind, ist dann sozusagen das Finale, was sich dann im Tennis-Wimbledon-Stadion abträgt. Da gilt es dann letztendlich, den Massenmörder zu finden und daran halt zu hindern, eine Bombe zu zünden, der ja quasi das ganze Wimbledon-Stadion in die Luft jagen will, oder zumindest einen großen Teil davon. Und ja, das gilt es halt zu verhindern. Ja, das ist sozusagen ganz kurz und knapp gefasst der London-Fall, der längste Fall, wie wir gerade gehört haben von Lasse, in ein paar Worten zusammengefasst. Ich habe natürlich versucht, ja. Ja, ich glaube, kürzer hätte man den längsten Fall gar nicht zusammenfassen können. Ja, ne, also es ist schwierig, was rauszulassen, aber wir wollen natürlich lieber darüber reden und wie es denn so ist. Und also es, ja, war lobend gemeint. Ja, ne, alles gut. Mehr Zeit für uns, darüber zu reden. Also als ich gesehen habe, dass der Fall drin ist, habe ich gejubelt ohne Ende. Das könnt ihr mir glauben. Weil ich nicht, wirklich, ich habe nicht damit gerechnet, dass ein Fall außerhalb der RTL 2-Ära da reinkommt. Und jetzt kommt es ja noch schlimmer. Der ist ja nicht mal ein Teil der ProSieben Max-Ära. Ich habe null damit gerechnet. Null. Und umso riesiger war meine Freude darüber. Ich bin hellauf begeistert, bin ich heute noch. Ich muss sogar jetzt noch lächeln. Geil. Einfach geil. Danke an alle, die für den Fall abgestimmt haben und ihn reingebracht haben. Und ich muss noch mal den Finger noch in die Wunde legen. Er hat auch 2,4% der Stimmen erreicht. Genau wie Fall 1. Und damit nur um Haaresbreite hat er den ersten Fall auf feiner auf Platz 5 runtergestoßen. Um Haaresbreite hat das nicht gereicht. Heftig genial. Ihr seid echt die Besten. Dankeschön. Muss ich ehrlich sagen, hätte ich auch nie mit gerechnet, dass der Fall damit reinkommt. Also, verdient hat das auf jeden Fall. Ja, Ausnahmefall. Ja. Aber ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass der Fall das reinschafft. So spät, so geil. So ein später Fall. Ja, wow, hätte ich nicht gedacht tatsächlich. Krass, dass dann doch offensichtlich so viele Manga-Leser oder so, oder weiß nicht, japanische Anime-Zuschauer, die das kennen, doch so dann da reingevotet haben. Also hat mich total überrascht, freut mich aber mega, dass er drin ist. Der London-Fall, ja, ist einfach sagenhaft. Also das ist super toll, hat mega viel Spaß gemacht, den zu lesen. Da war alles mit drin und Der Fall ist exzellent, ja, ja. also ist wirklich Wahnsinn. Also sehr, sehr schön. Und das war ja auch der Fall, ich hoffe, ich mache jetzt ein zweites, ich meine, das letzte Kapitel war ja dann im nächsten Band erst drin. Fand ich nicht so Wellenklischer damals. Nun den Fall zum ersten Mal überhaupt an einem Stück lesen zu können, in einem Buch, finde ich auch nochmal eine richtig gelungene Sache. Also ich bin super, super happy mit der Inkludierung dieses Falls in der Fan Edition. Richtig geil. Ja, das ist alles toll. London an sich, ich finde, das ist immer so ein Fall, der hat diese ganzen hohen Erwartungen und ich finde, so ganz gerecht wird der Fall dem am Ende dann nicht. Trotzdem ist es ein sehr toller Fall, wo ich auch nicht gerechnet hätte, dass etwas außerhalb der RTL 2-Ära reinkommt. Da bin ich voll bei Kevin, habe ich genauso gesehen. Ich persönlich, da kann man auch viel dran genießen an dem Fall, erst mit diesen ganzen Holmes-Codes, dann auch später mit Blindenschrift und so. Das ist schon alles gut, aber ich finde so, es ist London, auch wenn es so lang ist und so viel Gewicht dahinter ist, ist es nicht so auf dem Level von einer Stadt als Geisel oder Mord bei Mondschein. Auch wenn ich als absoluter Connoisseur des Pairings Shinichi und Ran tatsächlich die Liebesgeständnisszene sehr toll finde. Ich bin auch der Meinung, das ist ein perfektes In-Character-Liebesgeständnis, was Shinichi hier macht. Also es passt sehr gut zu seinem Charakter. Und es kann auch nur so ein Charakter wie Shinichi auf diese Art und Weise durchziehen. Und ja, also deswegen finde ich ihn toll. Eine kleine Sache, die ich nochmal so einwerfen wollte, ist, das ist auch so ein Fall, wo mir mal wieder bewusst wurde, dass es schon was anderes ist, so ein Fall zum ersten Mal zu lesen oder neu zu lesen, zum ersten Mal zu lesen oder wieder zu lesen, weil ich lese halt den Fall und dann sehe ich diese ganzen Szenen mit der Frau mit Sonnenbrille und Hut und denke mir halt so, oh ja, Yuriko, weiß ich ja schon. Aber eigentlich ist das ja ein ziemlich krasser Red Herring. Und Spannungselement, das hier aufgebaut wird, weil wir eben Hestia, diese Komplizin von Hades, etabliert haben, die sehr ähnlich aussieht. Und Conan sagt ja auch am Ende, ach, Mutter war diese Frau mit der Sonnenbrille, die dauernd bei Kuran aufgetaucht ist, ich dachte, das wäre Hades Komplizin. Und da ist mir bewusst, stimmt, eigentlich weiß man von ihr überhaupt nicht, dass das Yukiko ist. Und das war mal wieder so ein Moment, das hatte ich auch zum Beispiel als bei der Fall mit dem Schwarzen Ritter, wo Shinichi wieder rauskommt, wo man so eine Szene hat, wo jemand im Krankenhaus Zyankali klaut und irgendwie ich bringe ihn um, denkt diese schwarze Figur dann, und denkt man irgendwie, oh Gott, der will jetzt jemand Conan ermorden, aber dann ist es nur fürs Schulfestival und das weiß man und wenn man das dann immer wieder liest, dann ist halt sowas, ah ja, weiß man, Conan passiert nichts. Aber das ist so ein Spannungselement, was dann wirklich man gar nicht mehr wahrnimmt, so im Nachhinein. Das ist mir auch mal wieder hier bewusst geworden mit dem Red Herring von Yugiko, was ja eigentlich schon, wenn man das nicht weiß, einen schon ziemlich so spannungstechnisch mitnehmen kann, dass da vermeintlich jetzt vielleicht Kogoro und Ran unwissentlich mit der Handlangerin von dem Bomber irgendwie interagieren, dass die irgendwie im Visier hat und so und das. Da ist mir dann dieses nochmal bewusst geworden, dass es auch durchaus einen großen Unterschied gibt, dass man sich manchmal nicht bewusst macht, dass manche Spannungselemente, die man vielleicht gar nicht mehr wahrnimmt, wie die ursprünglich gewirkt haben. Das stimmt, es gibt immer so einen Unterschied zwischen, ob man eine Story nochmal lesen kann und sie dann trotzdem wieder als spannend empfindet und halt, was man nicht als spannend empfindet. Das ist halt, macht halt auch den Unterschied in der Wiederlesequalität so aus. Vielleicht muss man auch sagen, dass die Fan Edition am Ende auch die Fälle belohnt hat, die quasi den höchsten Wiedererlebewert haben. Weil ne, die Komplexität von der Mondscheininsel gibt natürlich einen hohen Wiederlesewert und die Brutalität einer Szene, das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber diese Brutalität kann natürlich auch einen Wiederlesewert haben. Oder halt auch dieser, die am Ende der Clou bei dem Fall, dass man den Fall dann nochmal lesen möchte. Das ist bei dem Fall tatsächlich anders, weil man das dann weiß und es für einen abgehakt ist. Und man achtet dann auf diese Szenen gar nicht mehr. Die haben für einen selber vielleicht gar nicht mehr den Wert. Nichtsdestotrotz, ich finde den Fall sehr gut, eben halt auch, weil er, wenn man ihn das erste Mal liest, spannend ist. Was mich damals immer genervt hat, aber jetzt nicht auf eine negative Art und Weise, ist dieses Wegcutten von der Szene. Das hat mir immer dann das Ende so ein bisschen beim Lesen madig, macht mir das immer madig, wenn ich noch einen offenen Handlungsstrang habe, von dem ich eigentlich gerne wissen würde, wie der weitergeht und mich dann aber nebenbei auf was anderes konzentrieren soll. Das passiert zwar trotzdem, weil es dann spannend wird, aber das hinterlässt bei mir manchmal so ein negatives Gefühl, was dann dazu führt, dass meine Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen sinkt für alles, was da so nebenbei erzählt wird. Was ich aber sehr cool finde bei dem Fall, ist halt die Interaktion ran, Kokoro lösen zusammen, gehen zusammen durch London und lösen die Sachen. Es gibt eine Interaktion Kokoro und Shinichi, was auch cool ist, was auch wirklich gar nicht häufig vorkommt, meines Wissens nach. Also es sind auch wieder sehr, sehr viele coole und ikonische Momente in dem Fall und ich finde es gut, dass der Fall drin ist. Mich hat das sehr gefreut. Also ich gebe Lasse recht, oder euch, natürlich gibt es Fälle mit schwächerem Wiederlesewert und dennoch finde ich, auch beim weiteren oder beim nochmaligen Lesen des Falls, hatte ich trotzdem sehr, sehr viel Spaß empfunden. Also ich fand ihn trotzdem gut, auch beim erneuten Lesen. Auch wenn es anders war als beim ersten Lesen, ganz klar. Aber ich finde alle Fälle anders beim zweiten Lesen als beim ersten Lesen. Ja, aber auch das zweite Lesen kann ja unheimlich toll sein. Also das ist mir genau, jetzt ich so hab's gegangen. Genossen. Ich hab's genossen. Ja, ich auch. Also es ging mir jetzt so bei dem London-Fall, weil ich glaube, ich habe ihn tatsächlich wirklich das zweite Mal erst jetzt gelesen. Das erste Mal im Hauptmanga sozusagen und dann erstmal nicht wieder seit damals. Und jetzt halt ihn hier wieder zu lesen und dann eben halt einmal der Punkt, wie gesagt, Sherlock Holmes spielt eine große Rolle. Dann auch aber die Tatsache, dass ja Aoyama die Schauplätze wirklich anhand von diesen London Sehenswürdigkeiten nachempfunden hat, dass das da wirklich so aussieht und dann, dass man da sozusagen die Reise halt miterlebt. Aber was irgendwie für mich persönlich auch war, ich meine, ich kenne ja den Fall von dem Japanischen aus den Episoden halt so und dadurch hatte ich dann auch immer so ein bisschen die Stimmen im Hinterkopf und was persönlich bei mir hier, ja, mich irgendwie so sogar zu Tränen gerührt hatte, war dann aber am Ende die Szene, wo dann Minerva ihr Endspiel hat und sie da diese Nachricht tippt, sage ich mal, oder spielt und dann dieser Moment, wo man mit ihr mitfiebert, es muss irgendwer diese Nachricht entdecken und dann auf einmal steht da Conan und ruft ihr von dieser Tribüne zu, ich habe deine Nachricht verstanden, ich helfe dir. Also dieser Moment, ey, der war so wow, also der hat mich so mitgenommen und ich weiß nicht, ob ich es beim ersten Lesen auch so empfunden hätte oder eben, weil es jetzt das zweite Mal lesen ist und weil es so lange her ist und weil ich eben die animierten Bilder noch so mit im Hinterkopf hatte von der Episode, also das war wirklich so einer der emotionalsten Momente beim Lesen dieser Fan Edition und ich bin wirklich sehr froh, dass hier der ja, längste Conan-Fall aller Zeiten es in diese Edition geschafft hat, dass er komplett drin ist und es war wirklich ein Genuss, diesen Fall nochmal komplett zu lesen und ja, das alles nochmal zu erleben, also war wirklich sehr schön. Also danke, dass die Fans diesen Fall auf dem Schirm hatten, ihn reingewählt haben. Ich persönlich, ja, hatte ihn, glaube ich, gar nicht so in Erinnerung, weil es einfach zig gute Fälle gibt, die Conan halt hat. Und ja, das war also, Dank. Ja, auf jeden Fall. Also kann man nicht anders sagen, aber deswegen sehr schön. Ja, jetzt darfst du. Ich hatte gar nicht den Eindruck, dass das so lange war. Also es kam mir damals irgendwie beim Lesen nicht so lange vor. Und jetzt ist mir das irgendwie erst so klar geworden, dass er so viel Kapitel hatte. Das ist mir irgendwie so untergegangen, sage ich mal, als ich das damals gelesen habe. Und ich hatte mir auch die Frage gestellt, ist der damals komplett veröffentlicht worden in einem Band? Ich glaube, Kevin hatte das schon angesprochen, weil er sich die Frage auch gestellt hatte. Und die Antwort ist nein, ja. Und ich bin sehr froh, dass wir es jetzt in einem gesamten Ding drin haben, dass das geschafft hat. Also das finde ich super cool, muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr cool. Ich find damals hätte Shogakukan auch wirklich, also Das irgendwie war kein Con-Bände verpflichtender Punkt. Danke. sind 10 oder 11 Kapitel lang, und ich finde, bei dem einen Band 71 hätte man sich sagen können, okay, wir machen doch 12 Kapitel. Also das ist bei vielen Manga-Serien ist das so, dass die Kapitelanzahl mal variiert und so. Und Jaiba hatte auch mal 12 Kapitel in einem Band öfters mal. Und bei dem hätten sie bei Con wirklich mal eine Ausnahme machen können und sagen können, okay, der Band hat jetzt 12 Kapitel, weil 9 Kapitel in einem Band und ein Kapitel in dem nächsten dann ist was anderes als irgendwie 3 Kapitel in einem Band und dann 2 Kapitel im nächsten oder so. Ich finde, da hätte es einfach im Originalband 12 Kapitel sein sollen und dann der ganze London-Fall in einem Band. Gut, das ist damals nicht passiert. Schade. Aber dafür, das macht die Fan Edition dann auch noch so ein bisschen besser. Und tatsächlich auch, es gibt jetzt eine Shinchi Edition in Japan, wo London nur zur Hälfte drin ist. Weil da zeigen sie den einen Fall nur teilweise, weil sie dann irgendwie den Klassenfall aus Kyoto komplett reinnehmen, der 6 Kapitel hat, und London dann nur 5 von 10 Fälle, also wirklich halbiert. Und das, selbst da in Japan machen sie das nicht so, aber wir hier, wir haben London in einem Sonderband komplett drin. Ich fand aber auch von der Länge her, jetzt so ein Plädoyer für die Länge, aber ich finde, so am Ende beim Tennisspiel hat man es gegen Ende schon gemerkt, dass es sich ein bisschen zieht. Also ich fand beim Tennisspiel am Ende, beim Coden alles so vorher gut, aber da das Pacing so ein bisschen, war es ein bisschen zu langsam. Im Anime war das noch ein bisschen mehr, aber hier auch im Manga, da hat es sich am Ende so ein bisschen gezogen. Da habe ich die Länge dann schon gemerkt. Also du meinst, weil am Ende auch, ich sag mal so, diese Action-Szenen, also ganz dumm gesagt, wo sie ja Tennis spielen, dass es sehr viele Panels hintereinander sind, meinst du, ne? Ja, Ja, genau, und dann nochmal Tennis und dann hat es nochmal einen Monolog irgendwie intern und okay. so und dann hier das. Da hat sich so ein bisschen minimal gezogen, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, das Pacing ist am Ende echt schlecht, sondern ich habe es dann am Ende so ein bisschen gemerkt, die Länge. Also ich muss dir Na, sagen, reicht das für Einwand? Ich muss dir sagen, wenn wir uns jetzt angucken, dass wir diesen Fall, der es ja jetzt noch hier reingeschafft hat in die Fan Edition, und wenn wir uns dann angucken, welcher Fall würde denn dahinter stehen, das ist der Mystery Train Fall. Und da muss ich sagen, bin ich mit Holmes Offenbarung tatsächlich glücklicher. Also dass es der noch reingeschafft hat und auch in kompletter Länge. Wenn man die Fälle jetzt vergleicht, gut, der Mystery Train ist jetzt nicht so lang, haben wir jetzt gehört, gibt es keinen, der 10 Kapitel hat, aber ja, da muss ich sagen, finde ich den tatsächlich besser, dass das reingeschafft hat. Und ich glaube auch, wenn man den Mystery Train ein zweites Mal lesen würde, wäre da nicht mehr so viel Mystery dabei, weil man auch viele Red Herrings gut durchschauen würde. Und deswegen bin ich tatsächlich ganz froh, dass wir jetzt den hier drin haben. Ja, weil dieses, was ich gesagt habe, das ist halt vor allem diese spannend, das ist halt bei Charakteren viel eher da als bei den Fällen an sich. Weil bei den Fällen an sich, da ist immer noch viel mehr Spannung da, aber man kann zum Beispiel Bombenstimmung, kann man nicht mehr lesen und im Nachhinein und sich irgendwie denken, oh, dieser Shuichi Akai, dass der mysteriöse Cliffhanger ist. Und das kann einfach nicht mehr funktionieren, wenn man dann danach 70 Bände hatte, wo man Shuichi Akai sehr genau viel mehr kennenlernt und so. Und da kann man diese Spannung einfach nicht mehr so haben, im Gegensatz zu bei einem Fall. Auch wenn man vielleicht den Täter kennt, kann man da die Spannung auch bei einem Neuen nochmal neu lesen, besser nachvollziehen, finde ich, als dann so eine charakterbezogene Spannung mit einem mysteriösen Charakter. Weil, wenn man das schon kennt, wo es hin es geht, das geht einfach viel schwerer und manchmal ist es, glaube ich, einfach komplett unmöglich. Also ich könnte jetzt auch den ersten Amuro-Fall nicht lesen und mich Da müsste ich mich schon sehr viele Gedankenkonstrukte machen, um mich darin hineinzuversetzen, wie es mal war, als man nicht alles über Amuro wusste. Und das geht bei einem Fall halt, bei einem Krimi-Fall an sich halt viel leichter als bei sowas wie bei Charakteren. Deswegen kann man sich auch die alten Hercule Poirot-Filme irgendwie, das Böse unter der Sonne, auch wenn man irgendwie den Trick kennt, dann kann man sich das trotzdem fünfmal angucken und die Spannung ist trotzdem, kann man immer wieder mitfiebern in dem Vergleich. Und so ist das in dem Sinne, dass diese Codes und das Spiel und so, das alles bewahrt sich viel mehr die Spannung als eben so ein Red Herring wie mit Yukiko und Hestia zum Beispiel. Und das wäre so der Punkt. Aber da hat London zum Glück ja auch noch viel zu bieten in seinen vielen, vielen Kapiteln. Und damit sind wir am Ende der Detective Conan Fan Edition angelangt, zumindest was die tatsächlichen Fälle angeht. Mit einem sehr langen Fall sind wir geendet und wir enden auch nochmal mit ganz, ganz viel Werbung tatsächlich. Ich habe gerade nochmal durchgeblättert, 13 Werbeseiten. Ich weiß nicht, vielleicht das ist vielleicht auch Rekord. Ich glaube, so viele Werbeseiten hatten wir vielleicht noch nie am Ende für andere Egmont-Serien. Deswegen will ich die jetzt auch nicht alle Nee. vorlesen. Bevor wir dann zur vorletzten Seite des Bandes kommen, nehme ich den Impressum, wo wir auch nochmal natürlich kurz einen Blick geben und die Credits geben. Detective Conan Fan Edition. Josef Schalen und Matthias Wissnett für die Übersetzung verantwortlich aus Band 1, 5, 7, 36, 37, 71 und 72. Erste Auflage verantwortlicher Redakteur Marco Walz, redaktioneller Beitrag Kevin Damske, Gestaltung Claudia V. Philhauer und Mox, Koordination Angelika Schönhuber, gedruckt in der EU und die ISBN-Nummer unter Egmont Manga Shop. Und als allerletzte Seite das typische Stoppu und dann haben wir die Fan Edition einmal komplett von vorne bis hinten Noch durchbesprochen. ganz kurz, noch ganz kurz, bevor du weitermachst. Natürlich darf der letzte Fall, der längste Fall, auch mit dem längsten redaktionellen Beitrag enden. Aber was ich zur Werbung noch schnell sagen möchte, ganz schnell nur versprochen: Ihr seht nun, bei manchen Seiten hat man angefangen, neue Symbole für die Genres einzuführen. Aber auf zwei Seiten sieht man noch, das alte Logo für Mystery mit der Lupe, während man auf anderen Seiten für Mystery schon das neue Logo sieht. Fand ich sehr komisch. Also irgendwie. Vor allem auf der Doppelseite, ne, von Detektiv Conan, Ja, Lone genau. Wolf Edition, Best Links bei der Western, ja. Lone Wolf Edition das neue Mystery-Symbol und rechts noch bei Best in the West mit der Lupe, mit dem alten Logo. Naja, okay. Ist mir nur aufgefallen. Okay, jetzt darfst du wieder. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt gerade schon, dass das. Ich dachte, worauf du hinaus willst, ist, dass da irgendwo so ist, dass das neue Logo eingefügt ist, aber man sieht noch das alte Logo Oh Gott. darunter, dass sie es nur rübergeklatscht haben, wie auf dem Cover. Aber okay, puh, da dachte ich jetzt schon, ja, das ist, wahrscheinlich war das irgendwie eine alte Vorlage. Ja, die Detective Conan Fan Edition. Wir haben ja schon viel Lob ausgeschüttet. Dennoch stelle ich am Ende nochmal die Frage, seid ihr mit der Fallauswahl zufrieden und was wären vielleicht Fälle gewesen? Was war vielleicht euer Lieblingsfall und was wären sonst noch Fälle gewesen, wo ihr gesagt hättet, den vielleicht in der Fan Edition doch noch ein kleines bisschen lieber gesehen hättet? Also mein Lieblingsfall, mein persönlicher Lieblingsfall hat es leider nicht reingeschafft. Er ist auf Platz 8 gelandet. Fall 125 aus Band 42. Die direkte Konfrontation. Zwei Mysterien in einer Vollmondnacht, ja. Ach, der mit dem Fall, den Ja, man wo immer man so das, schön ja genau, überblättert. genau der ist das. Darum bin ich wohl noch schon so in Schnappatmung verfallen. Genau der ist das. Das ist mein persönlicher Lieblingsfall. Und Wiebke hat ihn schon in Grund und Boden gestampft. Danke dafür. Deshalb, 100% Trefferquote, sehr gut. ja genau. Deshalb halte ich mich da auch mit weiteren Erklärungen zurück. Aber nur super kurz, ne? Das ist der Fall. Auf dem Geisterschiff, ne? Mit Heiji, der sich als Shinichi ausgibt. Und so weiter. Organisation, Nee, nee, nee, du ne? hast das schon wieder falsch erklärt. Das ist der Fall mit Wermut und der Konfrontation mit Ayahalava Conan. Der Fall auf dem Schiff, der spielt überhaupt keine Rolle. Also das überblättert Okay. man. Das hast du wieder Ja, völlig okay. falsch aufgerollt jetzt. Okay. Ich mag ihn wirklich sehr, so. Und ich hätte mich gefreut, logischerweise, wenn er drin gewesen wäre. Und ich hätte persönlich dafür abgeben können, den Holmes der Neuzeit. Wenn ich das so hätte entscheiden können. Ja, sind noch ungefähr gleich lang, ne? Mein persönlicher Lieblingsfall ist Fall 188, Shinichi Kuro als Mörder, Shinichi da verwandelt sich zurück, ist da als Waldteufel Richtig unterwegs und wir gehört, haben ja. den falschen Shinichi, der sich umoperiert hat, auf Platz 23 gelandet. Ich habe für ihn abgestimmt, obwohl ich mir von Anfang an ziemlich sicher war, der schafft's nicht, der Finde Fall. ich gut, dass du für Also, ich abgestimmt liebe den hast. Fall. Ich liebe den Fall, aber ich wollte für nichts anderes stimmen, auch wenn ich wusste, der kommt wahrscheinlich eh nicht rein. Und also mein persönlicher, ich habe das im News-Podcast auch schon angesprochen, mein persönlicher Fall, wo ich ganz überrascht bin, dass der nirgendwo zu sehen ist, auch in der 25 nicht, ist Rache verjährt nicht auf dem Kreuzfahrtschiff mit Heiji da, wo Heiji ins Meer fällt. Da dachte ich, der kommt. Das war für mich ein Kandidat, dass der in den Bann kommt, dachte ich, dass die Fans den da reinwählen. Aber nicht mehr in der Top 25. Ja, wenn ich mir das so ansehe, Mord in New York, Rache für Sherlock Holmes, Wiedersehen mit den Männern in Schwarz, auch tolle Fälle. Aber ich muss sagen, so insgesamt bin ich voll zufrieden mit der Fallauswahl, der durch das Voting bestimmt wurde für die Fan Edition. Und ich persönlich würde nichts ändern. Ich möchte dich fragen, dadurch, dass der Lieblingsfall Platz 23 ist, findest du das trotzdem noch eine gute Platzierung oder bist du überrascht damit oder eher unzufrieden? Hättest du ihn gerne höher, also klar hättest du ihn gerne höher gesehen, aber hast du erwartet, dass er das trotzdem auf Platz 23 schaffen würde? Nicht unbedingt, weil ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass ich als Einziger für diesen Fall vote. Aber wenn er auf Platz 23 ist, ist es wahrscheinlich so, dass ich nicht der Nein, Einzige war, der für ihn warst du gestimmt nicht. hat. Und ja, also ist ungefähr das, was ich mir erwartet hätte. Ja, bei mir war es tatsächlich so, ich habe für die Belagerung der Detektei gestimmt gehabt. Nicht unbedingt, Oh. weil es mein Lieblingsfall ist. Ich fand ihn einfach einen sehr guten Fall. Ich mag Masumi Sera. Ich mag auch, wie sich das damals entwickelt hatte und wie Conan aka Shinichi noch telefonisch zugeschaltet war und wie Masumi sich entschieden hat, den Vorhang ne, also offen zu lassen, damit der Täter erschossen wird und ran dann so dagegen geht. Also der Fall hatte für mich sehr schöne Momente und den fand ich halt gut, aber es war mir auch klar, dass das wenig realistisch ist. Trotzdem, ich habe das auch so gemacht. Ich habe einfach Fälle gewählt, nicht nach irgendwelchen Ausschlusskriterien, sondern die mir halt gut gefallen. Ich hatte damals eine Liste gemacht und ich glaube, da standen am Ende 20 Fälle drauf, wo ich mir dachte, ja, wenn die da drauf, so, ne, also wenn die irgendwie das schaffen würden, da reinzukommen in die Fan Edition, bin ich glücklich. Und es sind auch einige dabei. So Mord beim Mondschein ist zum Beispiel sowas oder auch eine Stadt als Geisel stand da, glaube ich, auch auf meiner Liste drauf. Von daher bin ich auch glücklich, dass da Fälle reingeschafft haben hier in diese Fan Edition, die ich auch so gewotet hätte, was mich überrascht hat tatsächlich, was nicht drin war, wo ich dachte, das wäre vielleicht beliebter, ist der Baron der Nacht. Also das hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, einfach auch, weil der auch so ein ikonischer Fall aus RTL 2 Anime-Zeiten ist. Ich glaube, es war der erste Dreiteiler oder Zweiteiler, ich weiß es gar nicht mehr. Da hätte ich gedacht, ja, vielleicht schafft es der rein oder das hätte ich relativ realistisch gesehen, ist tatsächlich dann nur auf Platz 25 gelandet. Und ansonsten gibt es aber auch noch gute andere Sachen, wie der Fall der Sirene, wo ich gedacht hätte, ja, der würde es vielleicht reinschaffen. Oder auch so die Dissonanz der Stradivari, die es überhaupt nicht in die Top 25 geschafft hatte, wo ich noch dachte, das wäre vielleicht auch irgendwie so ein Kandidat. Aber gar nicht so. Also, ja, das gab es so ein paar Kandidaten, wo ich dachte, ja, die schaffen es sicher, die haben es nicht mal in die Top 25 geschafft, meiner persönlich jetzt nicht, aber da bin ich auch nicht schade drum. Das ist ja eine Fan Edition, also da haben ja alle abgestimmt, ne? Das ist ein demokratisches Ergebnis und ja, uns sind tolle Fälle bei rausgekommen. Also ich würde tatsächlich auch jetzt nichts tauschen wollen, tatsächlich. Also das Einzige, wo man halt natürlich dann immer so überlegen kann, naja, wenn man Holmes Offenbarung rausnimmt, könnte man vielleicht noch zwei andere Fälle reinnehmen und dann also die von der Kapitelanzahl halt nicht so so viel sind, dann könnte man vielleicht mehr Fans glücklich machen, in Anführungszeichen, aber andererseits, naja, es ist ja ein demokratisch gewotetes Ergebnis so und es ging ja nicht darum, möglichst viele Fälle da unterzubringen und möglichst viele Fans glücklich zu machen, sondern es ging halt eben um diese Top 5 halt herauszufinden und das ist halt passiert und da war halt ein 10-Kapitel-Fall drin und ich bin froh, dass es nicht so gelaufen ist, dass da jetzt, weiß ich nicht, nur drei Fälle drin sind, die dann ewig lang sind, sondern dass es fünf geworden sind und ja, bin ich zufrieden mit der Edition. Also, ja, dann werfe ich noch kurz hinterher. Natürlich, ich habe gesagt, ne, natürlich hätte ich gerne meinen Lieblingsfall drin gesehen. Und natürlich hätte ich auch dann einen anderen Fall dafür auch rausgepickt. Aber für mich ist das eigentlich der beste Sonderband überhaupt in Deutschland, weil er ja meinen Traum erfüllt hat, den ich Stefan Hautog schon vor vielen Jahren immer wieder genannt habe, hey, mach doch mal in Deutschland die Fan-Voting-Selection, war immer ein bisschen, ja, und Marco hat meinen Traum erfüllt, meinen Wunsch Sonderband erfüllt, und ja, also vielen Dank dafür an Edmund, an Marco, an die Abstimmer. So wie er geworden ist, ist er perfekt. Aber mein Lieblingsfall fehlt natürlich. Ne? Ja. Ich möchte mal ganz kurz anmerken, ich mag zwei Mysterien in einer Vollmondnacht auch sehr gerne und ich überblätter auch nichts aus dem Fall. Also ich hätte auch nichts dagegen gehabt. Danke, zu danke. Haben. Ich, ja, das ist für mich wahrscheinlich mit einer der besten Organisationsfälle tatsächlich. Danke, ja, für mich nämlich auch. Danke. Nostalgiegründen, aber oder was heißt das, Nostalgiegründen? Aber ich finde den auch wirklich gut. Aber der beste Organisationsfall überhaupt. Ja, also. So, ja, oh. Ich mag Wermut halt einfach unheimlich gerne und das ist halt ihr Fall, wenn man das so will, und das, ja, also hat mir einfach unheimlich gut gefallen. Aber das jetzt nur am Rande in dieser danke, Diskussion. Fragen wir doch erstmal noch vielleicht Olli, was ihre Fälle waren oder was sie gewotet haben. Ja, ich steche da so ein bisschen heraus, wie man das ja am Anfang schon gehört hatte. Also meine Geschichte der Fan Edition war da ja so ein bisschen anders, also ich bin da tatsächlich in die Auswahlkriterien gegangen und hatte halt, weil mein Lieblingsfall, den ich damals für mich auserkoren hat, war oder ist Wiedersehen mit den Männern in Schwarz, und den, da wusste ich ja, den haben wir schon in einem Sonderband, und ich war tatsächlich einer der wenigen, die eben dieses Kriterium herangezogen hat. Ja, ich habe schon alle Sonderbände zu Hause stehen. Jetzt kriege ich noch einen mit der Fan Edition. Welche Fälle würde ich da gerne drinne sehen, aber eben nicht unbedingt, die ich schon im Regal stehen habe. Und da hatte ich mich dann damals für den Baron der Nacht entschieden, weil der eben noch nicht abgedruckt war, weil der mir aber auch in gewissen Aspekten gefallen hat. Und da habe ich gesagt, stimme ich für den anstatt für Wiedersehen mit den Männern in Schwarz. Nun ist keiner dieser genannten Fälle im Band drinne gelandet. Sie haben es aber immerhin in die Liste geschafft, die wir ja noch auf unseren Newsseiten sehen können. Von daher bin ich damit so einverstanden. Also, und wie ihr schon gesagt habt, so wie die Fan Edition jetzt geworden ist, so ist sie einfach rundum perfekt. Sie spiegelt die Meinung der Leser absolut wider. Und ich habe sie mit Begeisterung gelesen, werde sie auch bestimmt nochmal lesen und ja, werde mich daran erfreuen. Also ich bin so rundum mit der Fan Edition zufrieden und allein die Aktion eben, was Kevin schon so gelobt hat, kann ich auch nochmal loben. Es war unglaublich, dass man hier saß und sich Fälle überlegt hat, die dann in einem fertigen Band drinne sind. Also das war allein die Aktion, also der Weg zur Fan Edition hin, war schon ein Highlight. Und jetzt dann das fertige Produkt zu haben, also ja, sehr schön. Also ja, rundum ja, perfekt. Wir haben die Fan Edition, finde ich, ja, spricht so was Gutes an. Wir haben sie, denke ich, auf connenews.org sehr intensiv begleitet. Und ich bin auch stolz drauf, dass wir das getan haben, denn das war sie auch absolut wert. Das hat sie verdient gehabt, diese Begleitung durch uns. Mit vielen, sehr, sehr vielen Exklusivmeldungen auch. Unter anderem ja die Top 6 bis 25, die sonst heute keiner wissen würde. Also ist ja so. Ja. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal mit meinem Lieblingsfall an. Der ist nicht dabei, der ist auch nicht in den Top 25, aber das ist okay, weil der eigentlich von der Begründung, warum es mein Lieblingsfall ist, das ist kein Grund, den jemand anders haben kann, weil ich hatte halt nur eine bestimmte Auswahl an Mangas, ein Manga von Detektiv Con, und die habe ich halt relativ häufig immer wieder gelesen, und dadurch waren einfach bestimmte Fälle bei mir so präsent und so in der Erinnerung verankert, dass die einfach einen unglaublichen Nostalgieeffekt haben, und dazu gehört der Fall auf der Schneehütte, woran dann das mit Colin im Ohr den Fall löst. Und also mit der Grundschullehrerin und den Silben auf den Handrücken von den Leichen und so weiter. Das ist, wo dann auch Sonoko angegriffen wird. Der Fall ist einfach bei mir unglaublich präsent in der Erinnerung geblieben. Und deswegen habe ich den ausgewählt. Der ist aber am Ende nicht dabei, was ich auch aus genannten Gründen verstehen kann. Und was ich nochmal sagen muss, ich finde halt, es sind ein paar Fälle dabei, die ich sonst auch, die auch zu denen zählen, die Nostalgiegründe bei mir haben. Bombenstimmung zum Beispiel habe ich immer häufig gelesen oder auch Wiedersehen mit den Männern in Schwarz, weil ich die Bände halt einfach hatte. Nichtsdestotrotz finde ich das Ergebnis gut, weil für mich ist es tatsächlich so, den Fall, den ich am meisten mag, den habe ich auch am häufigsten gelesen. Und die Fan Edition hat dadurch für mich fast schon einen höheren Wert, weil die Fälle, die ich da drin habe, zum Großteil nicht die sind, die ich am häufigsten gelesen habe oder mich am häufigsten mit beschäftigt habe. Und dadurch hat das Ganze halt nochmal so einen Überraschungseffekt, weil man die Fälle dann mal detailliert liest und auch mal wieder in der Hand hat und so weiter. Deswegen ist das cool. Und ich weiß nicht, wir haben zwar keine Prozentzahlen an den Fällen, also an den Plätzen 6 bis 25, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die das relativ kleine und ähnliche Zahlen sein werden. Also immer eine gewisse Handvoll Leute, die da drauf bestimmt, oder Also, haben wir die? also ich ja, ich sag mal Ja, so, das. die Top 6 bis 25 sind alle im sehr nahen gemeinsamen Prozentbereich. Das habe ich mir halt gedacht. Und das zeigt halt nochmal, wie vielschichtig Detective Conan sind. Ja. Deswegen ist diese ganze Geschichte auch dafür einfach viel wert. Weil ich fand, wenn man sich dann die Liste so durchgeht, dann denkt man sich, oh ja, der Fall oder der Fall. Und ach ja, stimmt, der war ja auch noch und so weiter bei manchen Fällen. Also gerade wenn man auch nicht der Detective Conan-Fan ist, wenn man sich diese Liste einfach durchgeht, dann hat man schon mal wieder so einen Anreiz, dass sich vielleicht mal ein paar Fälle wieder zu Gemüte zu führen. Und das schafft halt auch Verbindung und diese Nostalgieeffekte und so weiter. Das ist halt einfach cool, diese gesamte Aktion. Und was mir dann noch aufgefallen ist, dadurch, dass halt Fall 1 in der Fan Selection drin ist, also Edition natürlich, sorry, Fan Edition drin ist, glaube ich, dass man die Fan Edition auch gut nutzen könnte. Das ist jetzt eine Hypothese, die ich aufstelle, um sie jemandem zu schenken, den man, also abgesehen von Band 1, den man natürlich jemand schenken kann, den man Detective Conan näher bringen will, aber die Fan Edition eignet sich dazu tatsächlich auch, eben weil Fall 1 drin ist. Klar, derjenige müsste dann vielleicht mit Fall 1 anfangen, aber noch nicht mal mehr zwingend, weil die Fälle, die ersten beiden Fälle auch so gut für sich stehen und man die auch lesen kann, ohne dass man das vielleicht weiß und in dem vierten Band da aufgeklärt wird. Also die Fan Edition kann man, glaube ich, auch als Neuling gut lesen, würde ich jetzt behaupten. Vielleicht ist es falsch. Aber ich glaube, dadurch würde man doch mehr Lust auf Detektiv Conan bekommen. Und wenn ihr jemanden habt, dem ihr sagt, okay, der ist in Krimis interessiert und dem könnte Detektiv Conan gefallen, dem die Fan Edition zu schenken, ist, glaube ich, definitiv kein Fehler. Und wenn jetzt vielleicht auch jemand zuhört, dessen erster Con-Berührung jetzt tatsächlich die Fan Edition war und auch vielleicht jetzt Gefallen daran gefunden hat, was für Fälle wir beschrieben haben, die nicht drin sind, dann könnt ihr mal bei uns auf connews.org die News suchen, in der wir die Top 6 bis 25 der beliebtesten Detektiv-Con-Fälle vorstellen und euch da die Liste angucken und vielleicht springt euch ja irgendein Titel ins Auge, da habt ihr auch die Bandnummer dabei, wo ihr vielleicht mal irgendwie auch noch in Con reinlesen könnt und vielleicht ist das ja, wenn jetzt irgendjemand das Interesse hier in diesem Podcast gefunden hat, wäre das eure Anlaufstelle, um weiterführende Lektüre zu betreiben. Es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Und damit sind wir auch ziemlich am Ende dieses Podcasts angekommen. Wir haben sehr, sehr viel, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Lob gefunden für die Fan Edition, ihre einzelnen Inhalte, aber auch für den Sonderband insgesamt. Das ist natürlich toll, dass wir, nachdem der letzte Sonderband, den wir hier besprochen haben, die Lone Wolf Edition, da war ja eher ein bisschen mehr Kritik angebracht, aber hier bei der Fan Edition ist schön, dass wir insgesamt zu so einem positiven Fazit gekommen sind, was diesem Meilenstein von einem Sonderband auch durchaus angemessen ist. Wie seht ihr das? Schreibt es uns gerne auf connews.org, wenn ihr da diesen Podcast hört, in die Kommentare oder guckt im Conforum vorbei oder auf unserem Discord-Server. Wir sind online zu finden. Wie gesagt, connews.org, conforum.org zum Diskutieren. Es gibt aber auch das ConWiki, conwiki.org, eine große deutsche Datenbank, frei zugänglich, wo man auch mitmachen kann über alle möglichen Informationen über DetectiveCon, Magic Heide und Jaiba. Da könnt ihr euch auch zum Beispiel dann, wenn ihr irgendwie in Newsbug die Liste mit der Top 6 bis 25 gesehen habt, könnt ihr da im Wiki auf die entsprechenden Bandartikel gehen und gucken, welche Kapitel das genau sind und was das für eine ISBN-Nummer hat, der Band. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Diskutieren, wie gesagt, geht auch auf unserem Discord-Server, connews.org/discord. Da findet ihr den entsprechenden Invite-Link. Auf Social Media kann man uns finden, auf Twitter, twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews, youtube.com/connews. Unterstützen geht via Patreon, wegen dem auch zum Beispiel unser Con-Wiki inzwischen komplett werbefrei ist. Genauso wie Forum und News Patreon. Auch. Genauso wie Forum und News auch. Das ist wahnsinnig toll. Vielen Dank. Indem ihr über unsere Amazon Affiliate Links bestellt oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost unterstützt. Das war mal wieder ein langer Podcast. Für einen besonderen Sonderband hat es sich aber auf jeden Fall gelohnt. Ich bedanke mich, wenn ihr an diesem Punkt immer noch zuhört und uns die ganze Zeit euer Ohr geschenkt habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören, danke für den Sonderband, danke fürs Mitabstimmen. Ich hoffe, euch haben die Fälle genauso gut gefallen, wie uns der ganze Sonderband gefallen hat. Ich hoffe, euch hat der Conncast so gut gefallen, wie uns die Aufnahme Spaß gemacht hat. Ich wünsche weiterhin viel Spaß beim Lesen, Zuhören. Bleibt dabei. Bis bald. Ciao. Von mir auch vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Ema, dass ihr uns diesen Sonderband in der Form mit der Abstimmung und allen Nummern dran ermöglicht habt. War wirklich ein toller Lesegenuss und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, dann sage ich auch vielen Dank an euch Zuhörer fürs Hören des Castes. Vielen Dank an alle Conan-Fans fürs Abstimmen der Fan-Edition und vielen Dank an Egmont dafür, dass wir diese tolle Aktion hatten und eben jetzt hier diesen tollen Fan-Edition-Sonderband die ganze Zeit besprechen konnten. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt uns auch weiterhin als aktive Zuhörer und Diskutierer erhalten.